Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 5. Folge des DMG 89 Talk, dem Podcast rund um den klassischen Gameboy. Mein Name ist René und wieder mit dabei sind der Alexander. Hallo. Und der Vrampi. Moin. Seid gegrüßt, ihr beiden, zur 5. Folge und zum 5. Mal dasselbe gesagt. Ja. Nein. Wir finden uns heute mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge zusammen und sprechen auch ein bisschen über den Gameboy im Internet. Das Gameboyland.de Forum hat 10-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Da werden wir gleich ein paar Worte verlieren zu. Und die beiden Spiele, die für heute anstehen, sind welche, Alexander? Das sind einmal Balloon Kid und dann etwas, was in eine ganz andere Richtung geht, Probotector. Ja, zwei richtige Klassiker auf dem Gameboy, kann man glaube ich sagen. Ne? Absolut, absolut. Ja. Welches von den beiden Spielen findest du besser? Das ist schwierig, ja, weil die doch stark sich voneinander unterscheiden, gar nicht mal so ähnlich sind. Ja, Probotector, typischer Vertreter, Run-and-Gun-Spiel, sehr schnell, sehr impulsiv, gewalttätig vielleicht auch. Also man hat da die Möglichkeit, mit mehreren Waffensystemen sich seinen Gegnern zu entledigen. Balloon Kid ist eher ein Spiel, das recht freundlich ist, das vielleicht auch kindgerecht ist oder kindgerechter ist als ein Probotector. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich habe beide Spiele hier in der Sammlung und ich wollte sie auch nicht missen, ehrlich gesagt. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was man gerade für eine Stimmung hat. Ja? Also wenn einem dann wirklich nach Action zumute ist, ja, nach Brachiala, dann kommt natürlich Probotector in den Gameboy. Und wenn man eher was spielen möchte, was auch so ein bisschen die Fingerfertigkeit und die Koordination erfordert, dann vielleicht Balloon Kid. Ja, also die Frage war natürlich auch ein bisschen ein bisschen daneben eigentlich. Also welches Spiel findet man besser, ist natürlich bei den beiden Spielen im Grunde keine Frage, die man stellen sollte. Also ich glaube, jedes Spiel von den beiden hat da so seine charmanten Seiten. Absolut. Gut, charmant bei Probotector vielleicht etwas untertrieben, aber das sind einfach zwei Spiele, die sollte man auf jeden Fall gespielt haben und sollte man auch in der Sammlung haben. Zwei, wie ich schon gesagt habe, richtige Klassiker auf dem Gameboy. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich tatsächlich die Mehrheit der Gameboy-Spieler für Probotector entscheiden wird. Ich hab das Gefühl, ja. Weil das Balloon Kid zu meistern, das ist auch nicht in allen Fällen so einfach, ja. Man muss schon ein bisschen Geduld dann auch mitbringen. Ne? Ja, Vrampi, welches Spiel von beiden würdest du vorziehen? Probotector dann doch, ne? Ja. Besonders, warum? Weil ich das eher früher schon gehabt habe und Balloon Kid erst in neuerer Zeit bekommen habe. Ah, okay. Aber grundsätzlich bist du Balloon Kid jetzt auch nicht abgeneigt, oder? Gehobene Mittelklasse, sage ich dazu. Absolut. Kann man eine gute Einschätzung schon mal, bevor wir das Spiel besprochen haben. Doch, genau darauf läuft es, glaube ich, hinaus. Richtig. Wenn wir später drüber reden. Aber, ja, Robotector ist halt ein Must-Have, ne? Ja, da ist einfach eine Menge los, da und auch eine Menge richtig gemacht worden, kann man glaube ich sagen. Absolut. Ja, nee, wunderbar. Absolut. Gut, aber bevor wir dazu kommen, wollen wir noch ein bisschen über Gameboyland.de sprechen. Wie vorhin schon gesagt, dieses Jahr feiert es 10-jähriges Jubiläum. Und wir alle drei hier vom DMG 89 Talk sind natürlich Mitglieder dort. Die einen etwas länger, aber alle im Grunde schon, ich glaube, mehr als 6 Jahre sind wir jetzt alle schon dabei. Und kennen uns auch im Forum, glaube ich, dann auch schon fast so lange. Also wir hatten, glaube ich, schon relativ früh Interaktion miteinander. Mein erster Beitrag war tatsächlich eine Antwort, die ich dem Rampi gegeben habe. Insofern ist das jetzt lustig, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast zusammen machen. Ja. Ist ja nur wirklich so, also manchmal ist man ja in einem Forum, wo, weiß ich nicht, 1000 Leute angemeldet sind, da schreibt man mal mit einem irgendwie und dann siehst du den nie wieder oder man kommt halt nie in denselben Threads zusammen oder in denselben Diskussionen. Und gut, im Gameboyland.de-Forum ist das natürlich ein bisschen anders. Da sind nicht so viele Leute. Dafür hat es aber seinen ganz eigenen Charme. Ne? Also, es gab auch eine Zeit, da konnte sich keiner neu registrieren. Stimmt, das gibt es sogar öfter mal wegen den ganzen Spam-Wellen. Richtig, wie das bei anderen Foren natürlich auch der Fall ist, aber das ist dann natürlich immer schade. Dann gibt es immer mal so Zeiten, wo man sich nicht registrieren kann, was aber auch gar nicht mal so schlimm ist. Nee, natürlich, ja. Wer dabei sein will, der wird sich dann auch noch ein paar Tage später registrieren und wer sich nur dann an dem einen Tag hätte registrieren wollen, der ist dann, glaube ich, auch nicht richtig in dem Forum, sage ich mal. Ne? So wie bei meiner Anmeldung, was ich hier so lese. Ich habe mich am 3.2.2009 registriert. Und mein erster Beitrag, den ich schreiben konnte, war am 20.03. So lang lag meine Anmeldung bei Sepatoni rum, bis er mich freigegeben hat. Ja. Ja. Ja, aber da ist ja wirklich schön, dass man da nicht einfach manuell irgendwo, Entschuldigung, dass man da nicht einfach automatisch reinkommt, ne? So nach dem Motto jeder, sondern da wurde damals noch per Hand freigeschaltet. Ich glaube, heute ist es auch noch so. Ich glaube, wenn man sich heute registriert, bekommt man, wird es, glaube ich, händisch trotzdem. Nee, stimmt gar nicht. Es wird nicht händisch freigeschaltet, weil sonst würden ja die ganzen Spambots nicht dabei sein. Ja, die ganzen Spams. Aber kommen wir mal eher zu den Inhalten. Wie du schon gesagt hast, Gameboyland.de ist nicht nur das Forum, sondern was kann man denn zum Beispiel da noch alles lesen, Alexander? Beispielsweise multimediale Inhalte wie Videoclips von alten Werbungen, die in den 90er Jahren im Fernsehen gelaufen sind, zu Gameboy-Spielen, zu Peripheriegeräten für den Gameboy. Dann haben wir eine Auflistung von diversen Spiele, Tipps und Tricks. Spielanleitungen sind abrufbar. Also das ist bunt gemischt, muss ich sagen. Ja. Ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Wenn man erstmalig auf diese Seite geht, dann wird man wahrscheinlich auch, wenn man sich für die Thematik intensiver interessiert, erstmal eine Zeit lang damit beschäftigt sein, einfach mal sich durchzuklicken und zu lesen. Also es ist unglaublich die Fülle, ja. Was man sagen muss, die Spieletests sind, es gibt zwar nicht so viele, auf die Gesamtzahl der Gameboy-Spiele gesehen, gibt es nicht so viele. Dafür kann nicht jeder die Tests schreiben. Da liegt Sepatoni, soweit ich das weiß, relativ viel Wert, dass eben nur diejenigen, die im Gameboyland-Team dabei sind, auch nur die Tests schreiben, weil dann eben nicht irgendwer, der irgendwann mal ein Gameboy-Spiel gespielt hat, halt einen Test schreibt und dann seine Meinung dazu gibt, sondern es muss halt jemand sein, der entweder länger dabei ist oder der sich eben da engagiert. Und deswegen sind die Tests in der Regel natürlich immer noch aus einer subjektiven Perspektive geschrieben, aber dennoch sehr gehaltvoll, finde ich. Also, absolut, ja. Gibt es eben nur eine Handvoll Leute, die Tests schreiben oder schreiben dürfen, können, wie auch immer man das nennen will. Und das macht immer mal Spaß, die Tests von Zeit zu Zeit mal zu lesen, auch wenn man sie schon mal gelesen hat, weil man dann eben ein bisschen persönliche Meinung und ein bisschen einfach über das Spiel erfährt. Also das ist ganz nett. Und sie sind auch nicht zu lang. Nee, ne? das natürlich auch also, nicht. Also die sind recht kurz gehalten, kurz knapp und Vorteile, Nachteile. Und zum Ende gibt es noch eben das Fazit, was ich auch ganz gut finde. Dann weiß man auch, wo der Testersteller seine Präferenzen hatte bei dem Spieletest. Richtig, ne? Also das ist schon ganz, ganz angenehm. Ja, dann gibt es natürlich noch den Gameboy Games Guide. Richtig. Sehr wichtig. Den, Genau, den kann man sich hier auf gameboyland.de entweder downloaden als E-Paper oder eben als Schwarz-Weiß-Version, als Buch oder als Farbversion. Kann man sich das bestellen und gibt seit 2007 gibt es schon die zweite Version, also schon sehr lange online. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Da hat Sepatoni sich auch wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, die deutschsprachigen Gameboy-Spiele und amerikanischen, ja, zu berücksichtigen und auch immer noch mal einen Satz dazu zu schreiben und natürlich auch mit einer ganzen Menge Bildmaterial auszustatten, sodass man halt eben nicht nur einfach einen Gameboy-Spieltitel präsentiert bekommt, sondern zumindest auch das Artwork dazu, wo man genau weiß, aha, okay, oder die Spiele beispielsweise, die man selbst noch nicht in der Sammlung hat, eben über diesen Games Guide auch ganz schön identifizieren kann, ja, weil es gibt ja auch unter den Sammlern diese Komplettsammler, die OVP-Sammler, und für die ist so ein Games Guide natürlich auch gewissermaßen wie ein Katalog, ja, den die natürlich auch abarbeiten können, ja. Also was da noch fehlt in der Sammlung, das könnte man sich dort auch ankreuzen, wenn man das wollte, ja, finde ich eine ganz schöne Sache. Ja, muss ich auch sagen. Also jetzt, ohne, dass wir jetzt da großartig Werbung für machen wollen oder so, aber es ist einfach eine tolle Sache und auch relativ einmalig im deutschsprachigen Raum zumindest. Ja. Also ich kenne nur noch aus Japan einen Games Guide, der wohl 1200 irgendwas Titel enthält. Der ist halt nur auf Japanisch zu bekommen, wenn überhaupt. Und ansonsten, klar, man kann im Grunde jedes Spiel online finden, ne? So ist es ja nicht. Aber eben alles so komprimiert in einem Buch mit einer wirklich kurz und knappen Beschreibung, was in dem Spiel passiert, ist eben super. Mit einem kurzen Screenshot, man sieht das Cover und den Titelscreen sieht man, glaube ich, immer. Ja, richtig. Und auch mit einer ganz kurzen Bewertung, die nennt er Sepatoni Ersteindruck. Und da weiß man im Grunde schon alles, so das Wichtigste über das Spiel. Also es ist schon echt gut gemacht. Ja gut, aber diese Bewertung, die würde ich da keinen Wert drauf legen. Nee. Tennis mit vollem Ausschlag, ne? Ja, es ist Ersteindruck und natürlich subjektiv, absolut, ganz klar. Absolut, ne? Ja. Es ist sein Ersteindruck das ist nun mal so, wenn man sowas macht, aber das finde ich auch völlig legitim. Also, absolut, das ist die Freiheit des Autors. Das ist ja okay, genau. Aber wem es einfach nur darum geht, kurz mal einen Blick drauf zu werfen auf ein Spiel oder so, der ist da echt gut mit bedient. Und wer das E-Paper nimmt, also die elektronische Version, der ist mit $11.90 relativ günstig noch dabei. Die farbige und die Buchvariante sind natürlich ein bisschen teurer, aber... Warum sagst du denn nicht den Europreis? Wenn ich den nur wüsste. Dann würde ich mal draufklicken. Ja, das wäre zu einfach. E-Paper. Wie teuer haben wir den denn? 9,41 €. Okay. Im Moment. Kann man sich also durchaus leisten. Ja. Ja, okay. So. Dann gibt es natürlich noch das Forum. Worüber wird im Forum, sag ich mal, am meisten diskutiert, Alexander? Das kann ich nicht sagen. Nee? Das kann ich nicht sagen. Also es sind viele Fragen dabei, die von Neulingen gestellt werden, die jetzt erstmals den Kontakt mit dem Gameboy haben oder dann nach vielen, vielen Jahren wieder und sich dann zurückerinnern an bestimmte Spiele, die irgendwann mal in der Kindheit gespielt wurden. Denen fällt allerdings weder der Name dazu ein, noch wie die Verpackung aussehen könnte, sondern die beschreiben dann einfach aus ihrer Erinnerung heraus, was haften geblieben ist, und dann hilft man den Leuten natürlich auch auf die Sprünge, ja, und gibt ein paar Tipps, ja. Ansonsten, wir haben natürlich einen Hardware-Bereich, ja, wo sich die Hardware-Spezialisten austauschen, ja, wie man beispielsweise defekte Hardware wieder auf Vordermann bringt, wie man die repariert und instand setzt, wie man sie auch pflegt, ja, wie man vergilbte Gehäuse wieder reinigt. Das sind jetzt so Punkte, da kenne ich mich persönlich nicht so besonders aus, weil ich wenig dieser Techniker bin. Du hast ja auch wenig vergilbte Gameboys insofern. Ganz wenig, ja. Ich habe hier einen da und ich muss mich auch erst informieren, wie ich den wieder strahlend weiß bekäme. Ja. Da gibt es also Leute, die beschäftigen sich wirklich nur damit. Oder zum Beispiel die Modding-Szene, die dann Backlights ihren Gameboys spendieren oder Pro-Sound-Mods etc. pp. Das sind immer wieder große Themen, die auch nichts an ihrer Aktualität einbüßen. Gerade die Gameboy-Szene und auch die Modding-Szene, die ist aktiver wie je, kann man fast sagen. Ja. Da gibt es also viele, die jetzt ihre alte, betagte Hardware ein bisschen aufmöbeln wollen und einfach dem Gameboy eine Hintergrundbeleuchtung spendieren. Und das ist also ein ganz großes Thema im Forum. Ja. Genau. Rampi, bei welchen Themen bist du am meisten dabei im Gameboy Land Forum? Wo ich am meisten dabei bin? Überall. Überall? Mehr bei den Spielen oder mehr im Hardware-Bereich? Wenn man es vielleicht so. Wie die Threads halt auftauchen. Wie die Threads halt auftauchen. Ja, und was mich halt interessiert, da schreibe ich. Ja. Ja. Und ja. Ja gut, meine Sammlung müsste ich auch mal wieder aktualisieren. Stimmt. Da warten ja im Prinzip alle immer drauf. Ja, stimmt. Das ist übrigens auch ein netter Bereich im Gameboy Land Forum. Es gibt einen Thread, der heißt Eure Sammlung. Da kann man eben seine Sammlung vorstellen, so wie es in vielen anderen Foren auch so ein Thread gibt. Aber das Besondere im Gameboy Land DE-Bereich finde ich eben, dass es zumindest einige gibt, die ihre Sammlung wirklich sehr genau präsentieren und bis ins kleinste Detail auflisten, sodass man auch von sehr vielen OVP-Spielen einfach die Kartons sieht, die Rückseiten, die Vorderseiten. Also wer mal irgendwie ein spezielles Cover oder so sucht, der wird es wahrscheinlich in einer der Sammlungen hier im GameOnline.de finden. Ja. Also da sind echt schöne Sammlungen dabei. Absolut, ja. Ja, bei meiner Sammlung ist es schwierig, da alles zu dokumentieren. Ja, mit den japanischen Modulen, das könnte etwas schwierig werden. Ja, ich meine, jetzt von jedem Modul könnte ich in dem Sinne noch nicht mal ein Foto hochladen, weil der Thread dann die Sperre macht. Ja, stimmt. So viele Werte. Ja, am besten stimmt. Dann so Zehnergruppen bilden, ne? Ja. Aber das ist übrigens auch ein Thread, wo ich über die Zeit, in der ich in GameBallant.de Forum war, ab und zu mal was geschrieben habe, wenn es um japanische Module ging und man nicht genau wusste, wie heißt denn das Spiel und so. Und da hatte ich, glaube ich, auch mal einen relativ langen Bericht geschrieben. Ja, weil den Thread hatte ich ja gestartet. Ja, genau. Wie man japanische Gameboy-Spiele identifiziert. Ja, wobei das heute natürlich ist natürlich schon etwas her. Heute findet man auch relativ schnell die japanischen Spiele einfach über Google, ne? Aber damals war, was heißt damals, ne? Aber so vor drei, vier Jahren oder vier, fünf Jahren, da hat man es eben nicht so schnell gefunden und dann hat man eben auf Google Japan umgeschaltet oder sowas und dann über die Schriftzeichen das Spiel gesucht und naja, aber wie gesagt, jedes Gameboy-Spiel hat eine eigene Nummer, insofern ist das relativ leicht zu finden heute. Das wissen aber auch nicht jeder. Ja? Nee. Weil ich meine doch, dass diese Frage auch oft gestellt wird. Da wird ein Bild gepostet von einem japanischen Modul und da hast du dich zum Beispiel vorgetan und den Leuten dann unter die Arme gegriffen, indem du beispielsweise nach den Nummern recherchiert hattest und dann auch eben die japanischen Originaltitel herausfinden konntest. Das ist nicht jedem bewusst, dass man tatsächlich auch über diese ganz individuelle Spielenummer eben dann auch weitere Nachforschungen betreiben kann. Ne? Wollen wir die kurz ganz schnell aufschlüsseln, die Nummer? Also am Anfang steht immer DMG. Das ist, genau. Das ist immer gleich. Ja. Genau, das referenziert einfach nur, dass es sich um den Dot Matrix Gameboy handelt. Ne? Ja, also, da kommt, oder ein Dot Matrix Spiel. Ja, und dann kommt diese Seriennummer, sag ich jetzt mal, die bei jedem Modul anders ist. Ja. Und dann kommt wieder ein Strich und dann kommt immer das Land. Ob das jetzt nur in Europa oder ob das Italien, Spanien, Holland, USA, Japan halt rausgekommen ist. Richtig. Genau. Aber die mittlere Nummer bei den Klassik ist immer unterschiedlich. Ja. Wir können ja zum Beispiel mal unsere beiden Spiele von heute nehmen, Probotector und Balloon Kid. Da haben wir zum Beispiel bei Probotector, klar, DMG vorne. Und dann haben wir CN und hinten NOE, also oder NOE. Ne? Für Europa. Genau. Nintendo of Europe. Ja. Genau, Nintendo of Europe. Und das CN, logischerweise, wofür steht CN? In der Mitte? Für Contra natürlich. Kommen wir dann später drauf. Nee, das ist bei jedem Spiel anders. Richtig. Also das hat meist nie Bezug auf das Spiel. Ja, doch. Bei den meisten Spielen schon. Also das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ja. Es gibt Spiele, Balloon Kid ist jetzt zum Beispiel eine Ausnahme. Oder da ist es nicht so, da ist es BT. Mhm. Aber ist zum Beispiel bei Super Mario Land ist es SML, ne? Super Mario Land. Oder halt bei vielen anderen ist es tatsächlich dann einfach die beiden Anfangsbuchstaben von dem Spiel. Also ich habe hier gerade ein japanisches Formel 1 Spiel, das hat DMG-XPA. Das hat nichts mit Formel 1 zu tun. XPA. Ja, kennst du, gut, bei den bei den japanischen kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen. Ich habe hier eins, das heißt DMG-V4-NOE. Was könnte das denn sein? V4. Da kommt ihr nie drauf. Ich müsste nur meine Sammlung öffnen, dann wüsste ich's. Das ist Coplifter 2. Oh. Okay, ich ziehe meine Theorie trotzdem nicht zurück, weil es ist richtig. Tatsächlich bei ganz vielen Spielen ist es so. Mhm. Also da weiß man einfach oder kann man schon an den beiden Buchstaben sehen, okay, das ist jetzt, weiß ich nicht, Super Mario Land oder das ist Tetris. Ich weiß gar nicht, bei Tetris, was steht bei Tetris? T-R-A. Ja. Und nichts mehr dahinter. Ja, also, ja. ich habe meine Theorie rausgehauen, die im Grunde, muss selber jeder wissen, ob die so richtig ist. Also, ich meine ja doch, bei vielen Spielen ist es so, dass die Aufschluss darüber gibt, über den Namen des Spiels, aber nicht bei allen. Ist schon richtig. Aber wichtig ist ja auch nur, dass das Spiel eindeutig über diesen DMG-Code zu bestimmen ist. Ja, und wenn man, genau, und wenn man das eben oder diesen Code bei Google eingibt, bei den europäischen Modulen oder amerikanischen Modulen, da bekommt man in der Regel relativ schnell raus, welches Spiel es ist. Bei den japanischen, da kann es mal schwierig sein, dann Die Schreibweisen. Dann kann es mal sein, dass es nicht genauso geschrieben wurde oder der Bindestrich ein anderer war, der benutzt wurde. Und oder man bekommt irgendeinen, ich weiß gar nicht, es muss irgendein chemisches Zeug sein, was auch mit DMG anfängt. Da kommt man manchmal auf so seltsamen Seiten. Also. Oder an Drehmaschinen. Ja. Ja. Da haben wir aber eine von in der Firma stehen. Steht groß fett DMG dran. Okay. Ah, okay. Also, ja. Ja, es hilft, wenn man die Nummer plus Gameboy dahinter eingibt. Jetzt werden sich die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt fragen, warum halten die sich so lange an diesen DMG-Codes auf? Das hat vielleicht auch, also was Interessantes, ja. Dieser Code ist zum Beispiel für Sammler sehr interessant, denn ein Sammler versucht ja, ein Spiel möglichst komplett zu bekommen, das Modul, die Anleitung und die Verpackung, und deswegen ist es wichtig, weil nämlich dieser DMG-Code identisch ist auf dem Modul und der dazugehörigen Anleitung, dass der zueinander passt, ja, dass man eben nicht irgendwo eine Proprotector-Anleitung bekommt, die einen anderen DMG-Code aufweist, als auf dem Modul zu finden ist. Dann weiß man nämlich genau, aha, hier wurde bunt zusammengemischt, die Anleitung stammt aus einer ganz anderen Version als jetzt mein Modul. Und da gibt es Sammler, die achten halt wirklich da ganz penibel drauf, dass auch tatsächlich das Spiel, so wie es im Auslieferungszustand rausgegangen ist an die Händler, dass sie das so auch wieder bekommen. Ne? Das will ich jetzt überprüfen mit Glücksrad. Da habe ich drei verschiedene Anleitungen. Da habe ich auch eine Anleitung hier, glaube ich. Glücksrad habe ich, ja. Das ist... Hier auch verschieden dick ist. Also, oder ob das immer nur eine Revision der Anleitung gewesen gut, ist. Gut, also verschieden. Die dickere wird wahrscheinlich mehr Sprachen aufweisen. Das könnte dann eine europäische Version sein. Das muss also nicht NOE dann sein. Unbedingt. Ja. Das könnte natürlich sein. Aber einfach ist es zum Beispiel bei... Oder was heißt einfach? Aber... relativ oft kommt es vor, dass Tetris-Anleitungen Unterschiede aufweisen. Da gibt es einmal die Tetris-Anleitung, die lila ist, dann gibt es die schwarze, dann gibt es die eben mit der Auflage 1, also mit Strich 1 hinter und so weiter. Und da sieht man eben meistens, wenn man einen Gameboy in OVP kriegt, dann weiß man meistens schon an der Anleitung, okay, hier wurde es gewürfelt, ne? Richtig, ja. Hier wurde bunt zusammengesucht oder es ist wirklich die Anleitung. Meistens ist es dann auch so, dass die Anleitung relativ unbenutzt ist, wenn man so einen OVP-Gameboy kriegt. Mhm. Und wenn die stark benutzt ist, dann ist es meistens woanders her. Weil wer einen OVP-Gameboy hat, der hat die Anleitung meistens nicht so stark benutzt. Also es ist, kann ich schlecht erklären, warum, aber man liest ja die Tetris-Anleitung nicht jahrelang, ne? Nee. Also das ist so ein Ding. Wenn man die hat und man hat diese OVP auch sehr gut in Schuss noch, dann ist auch meistens die Anleitung nicht großartig kaputt. Ja, das ist richtig. Also dann... Naja, aber das wird hier jetzt zu weit führen. Aber dein Hinweis finde ich auch ganz gut, dass die Sache mit der Zweitauflage. Ja, ich denke mal, dass das wohl so sein wird. Dass die eine ist ja waren Studenten dran und dann haben sie die einmal ordentlich gemacht. Ich weiß jetzt nicht, war das bei Glücksrad oder beim anderen Spiel? Da haben wir doch eine große Thread im Forum. Meine ich. Da komme ich jetzt gerade nicht mehr mit. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, der Alexander meinte, glaube ich, meinen Hinweis, oder? Richtig, dass nach der Länderkennzeichnung, bleiben wir mal bei NOE, nochmal eine Ziffer angeschlossen wird, ist dann die 1. Ja? Das genau. Heißt, dieser DMG-Code wird einfach erweitert durch die Ziffer 1. Das ist unser Hinweis, dass das Spiel in der zweiten Auflage eben auf den Markt gekommen ist. Ja, oder es gibt sogar noch die, ich glaube, für die Classic-Serie gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es da noch einen Extra-Code? Kann ich jetzt gar nicht sagen, aber da muss man auch immer aufpassen, dass man nicht nachher daraus eine Anleitung kriegt. Ne? Richtig, ja. Aber da muss man einfach genau hinschauen, was man denn bekommt, wenn man einen OVP-Gameboy sich kauft. Ja. So, gut, haben wir das auch kurz mal besprochen, dieses ganze Nummernwirrwarr. Die Länderkennzeichnung kann man im Internet nachgucken, also UKV steht für Großbritannien, also ne, UK, dann was haben wir noch? ITA für Italien. ESP, Spanien. Spanien. Ja. Also, Australien hat AU. Weiter weiß ich jetzt gerade. Ich glaube, Moment. Was war es noch? Da sieht man, dass wir jetzt gerade keine Liste aufhaben. Das möchte ich mal betont haben, dass wir jetzt nicht einfach gegoogelt haben, diese Liste. Moment. USA, USA 1. Also USA 1 ist die USA zweite Auflage. Ja. Nur, auch eins, nur eins ist wieder die zweite Auflage. EUR, Europa. FRG ist Deutschland. Ja, genau. FRA ist Frankreich. FAH, Frankreich und Holland. Hm, okay. Mhm. AUS ist Australien. UKV, Großbritannien hatten wir ja schon. CHN, China. Spanien hatten wir schon. SCN, Skandinavien. Skandinavien, genau, das habe ich gerade gesucht gehabt. KOR, Korea. ROC, Republik of China, Taiwan. Und GPS ist hier gerade noch nicht spezifiziert. Gibt es aber. Ah, ja. Ich glaube, das war Game-Packed System. Also wenn das Spiel mit einem Gameboy zusammenkam oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob das schon verifiziert wurde. Ne? Macht Sinn zumindest für mich. Game-Packed System. Also dass das Spiel in einem Gameboy gebundelt war, genau. Das war das, also und HOL des Holland Niederlande. Ja. Spannend. Hatten wir gar nicht geplant, aber jetzt haben wir darüber gesprochen. Ja. Wunderbar. Ja, das ist manchmal sinnvoll bei den Bildschirmtexten, bei gewissen Spielen. Wenn man jetzt ein RPG hat und da halt so einen spanischen Bildschirmtext hat, kann man das eventuell nicht spielen. Das stimmt, das ist richtig. Das ist zum Beispiel auch wichtig bei den Pokémon-Spielen. Weil, die haben ja in unterschiedlichen Ländern andere Namen, ja. Wenn man halt Wert drauf legt, weil man eben halt die Pokémon aus der hiesigen Zeichentrickserie kennt, ja. Und dann wird man mit ganz anderen Namen konfrontiert. Weiß nicht. Ja. Wo du es gerade ansprichst mit Pokémon, ich habe das tatsächlich mal getestet vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich hatte ein französisches blaues Modul und ein deutsches rotes oder anders. Okay. Ist ja auch wurscht. Okay. Und hab dann untereinander Pokémons ausgetauscht. Ah ja. Also gehen tut das kann man schon mal sagen. Ne? Und man bekommt dann, soweit ich mich erinnere, ich glaube, es war dann so, wenn man es getauscht hat, hat man aber den Namen der eigenen Version dann gesehen. Okay. Also es hieß da XY, ne? Und in der deutschen Version heißt es A. Ja. Und wenn es jetzt getauscht wurde, wenn jetzt XY auf das A-Spiel kam, dann wurde es zu A. Okay, das ist ja vernünftig, ja. Nee, macht doch Sinn. Macht auch Sinn. Weil jedes Pokémon ist ja eigentlich eine Nummer zugeordnet. Und wenn die deutsche Version merkt, aha, da wird übers Dialogkabel die Nummer 63 rübergeschickt, ja. Ja. Dass er dann einfach den unter Nummer 63 im deutschen Modul abgespeicherten Namen halt darstellt. Das wird also großen Sinn machen. Ja. Ja, zum Beispiel auch, wenn du mit der japanischen Version tauschen würdest. Japaner kann keinen deutschen Text lesen, eventuell. Ja, klar. Dann, klar, das sowieso, aber in der Regel passiert das ja relativ selten, ne? Also vor allem damals in den 90ern, ja. da war man jetzt, da hat man doch selten überhaupt mit einem ausländischen Version getauscht, also weiß ich nicht. Ja. Aber da gab es auch noch kein Internet, wo man sich darüber hätte austauschen können. Ja. Zumindest nicht so, wie wir es heute kennen. Ja, ich meine aber Internet. Halt, dass sie da schon damals dran gedacht haben. Und wahrscheinlich dann über die Nummern gegangen sind. Denke ich auch, ja. Dass Pokémon Nummer 50 halt jetzt getauscht wird. Mhm. Ja. Kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Gesprächsthema gerade, Gameboyland.de. Ja, also wie gesagt, tolle Community. Die Leute, die lange dabei sind, die sind auch immer bereit zu helfen. Wenn man neu dabei ist und sich anmeldet, nicht wundern, wenn mal ein Tag oder zwei oder eine Woche. Keiner was schreibt oder eine Woche mal keiner was schreibt. Das ist ein Forum, das braucht Zeit. Selbst wenn eine Diskussion mal einen Tag liegt oder so, die kann auch mal in einem Monat dann weitergehen. Es gibt selten, sage ich mal, ja, wie soll man es sagen? Also es gibt auch nicht super mega viele Threads, ne? Ja, du musst auch bedenken, wie viele aktive Leute haben wir und wie oft schauen die ins Forum. Genau. Die meisten schauen einmal in der Woche ins Forum. Ja, so ist es. Letztes Jahr zum Beispiel zum 25-jährigen Jubiläum, da war natürlich eine Menge los. Mhm. Also im Vergleich zu sonst, ne? Da war so in Mitte des Jahres, waren auch viele, die sich dann angemeldet haben, weil sie es dann mitgekriegt haben, dass der Gamer 25-jähriges Jubiläum feiert. Und klar, wenn man es dann googelt, ne, dann kommt man zwangsläufig, so wie ich ja auch damals, irgendwie aufs Gamerland.de Forum, haben sich angemeldet, haben vielleicht mal was gepostet oder so. Aber das war klar, spätestens ein Jahr später ist der Hype vorbei und das Ganze beruhigt sich wieder, ne? Okay, wunderbar, ja. Dann, gratulieren wir an dieser Stelle, glaube ich, nochmal einfach dem ganzen Gameboyland.de Seite, dem Forum und auch dem Seppatoni natürlich. Danke für das Forum. Können wir an dieser Stelle mal sagen. Seppatoni, das ist tatsächlich, ist es ja auch kein deutsches Forum. Haben wir ja schon öfters erwähnt. Also klar, es ist ein deutschsprachiges und die meisten, die drin sind, sind deutsch, aber der Seppatoni kommt tatsächlich aus der Schweiz. Ja, und die Seite läuft auf dem Schweizer Server. Genau. Die Seite selbst läuft auf dem Schweizer Server. Lief, glaube ich, ganz am Anfang, weiß ich gar nicht, war es schon von Anfang an Gameboyland.de? Ich glaube, da war am Anfang war es noch mit einer Schweizer Adresse hinter, glaube ich, oder? Ja. Bin ich auch ursprünglich eine dieser kostenfreien Domains? Ja, ich glaube, er hat es als ch.vu oder sowas. Richtig, ja. Ja, ja. Das war am Anfang der Fall. Genau. Ja, genau. Und dann wurde es irgendwann nur noch Gameboyland.de. Mhm. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Absolut, ja. Und auf die nächsten 10 Jahre. Freuen uns. Genau, auf die nächsten 10 Jahre. Super. Und an die Zuhörer, die da im Forum sind, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr das Forum findet. Warum ihr euch angemeldet habt und so weiter. Wir lesen das auch gerne mal im Podcast vor oder wie auch immer, was ihr uns zu 10 Jahren Gameboyland.de sagen wollt. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ja. Apropos Zuschauerpost, wir hatten vor einiger Zeit jetzt schon mal wieder eine Mail mit einer Anfrage bekommen zu einem Spiel. Tick Tack. Genau, da hat uns die Steffi geschrieben. Wir haben auch weibliche Zuhörer. Sieh einer an. Gut, von einer wissen wir es, aber jetzt sind es schon zwei. Jetzt sind es schon zwei. Oder drei. Nee, obwohl, ich glaube sogar drei. Okay. Von drei wüsste ich sogar. Insofern, Steffi, an dieser Stelle mal einen Gruß, falls du uns noch zuhörst. Aber ich denke mal schon. Die hat uns nämlich eine Frage gestellt zu einem Modul oder im Grunde hat sie gefragt, ob wir das Modul haben wollen. Das war halt so ein typisches China-Piraten-Modul, was eigentlich Dick Duck beinhalten sollte, weil es drauf stand. Tatsächlich war aber Doraemon in der japanischen Version drauf. Und die Steffi hat uns gefragt, ob wir das Modul haben wollten, weil sie halt damit nichts anfangen konnte, weil es eben auf Japanisch ist. Und wir in dem Falle aber jetzt auch nicht so die Japan-Kenner sind, wenn es dann um viel Text geht in so Spielen. Und dann haben wir ihr eine Adresse genannt von jemandem, der das Spiel wahrscheinlich gerne hätte. Und da ziehe ich unseren Link-Tipp vom Ende einfach mal vor heute. Wie wäre das? Ist das nicht toll? Ja. Warum nicht? Wir sind heute ganz crazy. Wir machen heute Themen und Reihenfolgen, wie wir lustig sind. Ich bin schon komplett durcheinander. Ja. Nein, wir machen jetzt tatsächlich mal den Link-Tipp jetzt. Und zwar, ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal gesagt? Nee, ich glaube nicht. Und zwar hatten wir sie dann an den an die Webseite jensma.de verwiesen. Und dort gibt es nämlich eine schöne, ja, ich nenne es mal Bildergalerie. Mehr ist es nicht, aber es ist eigentlich schon ziemlich viel. Von diversen Piratenmodulen, nicht nur vom Game Boy, auch von anderen Konsolen, aber eben sehr viele vom Game Boy und auch sehr ungewöhnliche Piratenmodule. Ja. Also da gibt es wirklich, viele kennen ja diese Super 77:1 oder sowas oder 60:1. Und der Jensmar hat da wirklich noch ein paar Module, die hat man jetzt nicht so alle drei Tage mal gesehen. Also das ist echt lustig, die mal durchzugucken und auch schön zu lesen, was für Spiele da drauf sind. Das ist, der Jensmann schreibt nämlich immer, was für Spiele dann auf dem Modul zu finden sind. Und wenn man denn ein Modul da mal vielleicht auf dem Flohmarkt sieht, dann kann man bei ihm nachgucken, welche Spiele alle drauf sind. Weil manchmal hat man ja ein Gameboy nicht bei oder denkt sich so, ach, da ist wieder derselbe Schrott drauf. Ne? Zum sechsten Mal oder Super Mario Land. Ja, und es gibt halt, wie ich ja auch schon ab und zu mal erwähnt habe im Podcast, so ein paar Super in 55:1 Spiele oder so, wo dann eben nicht immer die gleichen Spiele drauf sind, wo dann auch mal Turtles 2 drauf ist oder weiß ich nicht, Hey Young Alien ist mal drauf, wo man sich dann einfach mal freut, dass nicht immer das gleiche drauf ist. Ne? Soll natürlich jetzt kein Aufruf für die Piratenmodule sein, kauft euch die Originalspiele, ne? Aber ab und zu läuft einem ja mal so ein Ding über den Weg und da ist halt ganz spannend zu wissen, was da drauf ist. Und deswegen einfach mal vorbeischauen, jensmal.de, und da findet ihr eben die schöne Galerie. So, das mal vorweg. Siehst du, das ist ganz toll. Jetzt muss ich das nämlich am Ende nicht schon wieder schneiden, weil mir dann kein Link-Tipp einfällt. Das ist doch super. Absolut. Ja. Ihr könnt es natürlich auch jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwie eine Frage zu einem Spiel habt oder vielleicht tatsächlich das Modul nicht kennt oder was auch immer, so wie die Steffi es geschrieben hat oder ihr uns was schenken wollt. Aber da kann die Antwort auch ein, zwei Tage dauern, weil wir uns erst hinten besprechen. Genau, da sagt der Vampir was Wichtiges, genau. Nicht wundern, wenn es zwei, drei oder auch vier Tage mal dauert, wir jede Anfrage, es sei denn, es ist wirklich nur eine ganz banale Anfrage oder so, die besprechen wir immer zu dritt. Da, und auch wenn immer nur natürlich einer die E-Mail schreibt, antworten wir eigentlich immer im Kollektiv, sage ich mal. Deswegen nicht wundern, wenn die Antwort einfach ein paar Tage dauert. Dann haben aber auch alle, beziehungsweise wenn ihr an unsere Adresse dmg89talk@gmail.com schreibt, bekommen alle Mitglieder unseres Podcasts diese E-Mail. Also ihr schreibt immer uns alle drei direkt an und dann dauert es halt einfach ein paar Tage, bis wir uns dann abgesprochen haben, was wir jetzt zurückschreiben, was wir zurückschreiben wollen oder was für einen Tipp wir eben geben wollen. Und dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass das jetzt nicht eben irgendwann um 0 Uhr von irgendeinem geschrieben wurde, der jetzt gerade keinen Bock hat, ne? Sondern ist doch so, richtig, ne? Ja. Also Wir nehmen jede Anfrage ernst, die an uns gerichtet wird, ja. Genau. Und wir machen uns natürlich da auch Gedanken drüber, ja. Und helfen so weit aus, wie es uns eben möglich ist. Und wenn wir mal, sag ich mal, also nicht weiter wissen, dann kennen wir aber jemanden, der sich unter Umständen damit auskennen könnte, wie jetzt diesen Jensmar. Und also wir lassen da niemanden im Regen stehen. Nee, genau. Deswegen haben wir der Steffi auch nicht gesagt, ja, schick uns das Modul. Danke, sondern haben gesagt, hier, da gibt es einen, der sammelt das, der hat eine Kollektion im Internet und wie wir jetzt gesehen haben, das Modul ist mittlerweile online mit Bild und der Jensmann hat sich über die Spende gefreut, also schön. Ist doch wunderbar, da ist doch alles den richtigen Weg gegangen. Ja, jetzt, ich glaube, wir haben jetzt fast schon wieder 50 Minuten. Oh ja. Auf der Uhr, glaube ich, oder? Ja, doch. 45, 50 Minuten. Ja. Tja, Wer sich fragt, wann fangen die denn endlich mit den Spielen an? Ich habe doch eingeschaltet wegen den Spielen. Zwischendurch müssen wir auch mal andere Sachen bereden über den Gameboy. Ja. kommt gleich. Aber lief doch toll, lief flüssig. Kein Schnitt absolut, drin, ne? Absolut, ja. Obwohl, wenn das jetzt mit dem Pokémon funktioniert, kein Schnitt drin. Also echt nicht schlecht. Darf auch diesmal nicht so viel geschnitten werden, denn der Podcast muss relativ zeitnah raus. Richtig, ja. Das Gameboyland.de Forum ist... Wann ist das übrigens das 10-jährige Jubiläum, Alexander? Das ist genau am 25. August. Also jetzt keinen Monat mehr. Und ja, ich bin mal gespannt, was der Seppatoni sich hat einfallen lassen. Er hat da schon mal eine kleine, ich will nicht sagen Ankündigung, aber er hat da für einen Hinweis fallen lassen, aber sich arg bedeckt gehalten. Und ich bin mal gespannt. Ja, wie jeder im Forum. Da bin ich auch gespannt. Also am 25. Ja. August auf alle Fälle sich im Forum blicken lassen. Für diejenigen, die nicht angemeldet sind, direkt anmelden und gleich loslegen. Ja. Ist toll. Kann ich nur zustimmen. Tolle Sache. Also, nachher sagt er, macht er Forum dicht. Ja. Wäre eine große Überraschung. Wäre tatsächlich eine große Überraschung. Ja gut, aber... Wäre schade, aber... ich denke, der Frampi würde das Forum dann übernehmen. Ich wollte gerade sagen, würde keine vielleicht einen Monat dauern, dann wäre die Seite irgendwie wieder online. Nein, also in die Richtung geht's nicht. Ja. Bin mal gespannt. Ja, okay. Wunderbar. So. Ja, bevor wir jetzt zu unserem ersten Spiel kommen, haben wir noch eine kleine Gewinnspielankündigung vom Alexander. Was verlosen wir denn? Ja, wir verlosen drei Sets, bestehend jeweils aus einer CD. Und zwar, das ist die Intergalactic Nomad vom Tronimal. Den kennt man, der ist in der Gameboy-Chiptune-Szene sehr, sehr aktiv. Und zu der CD kommt noch hinzu ein Heft zum Gameboy. Das ist ein Fanzine von Tobi von topfree.de von Gameboy-Fans für Gameboy-Fans. Sehr interessant. Das ist erstmalig im Februar dieses Jahres erschienen und war in weniger als einer Woche ausverkauft. Er hat mir drei Exemplare zur Verfügung gestellt. Tronimal hat mir drei CDs zur Verfügung gestellt und da machen wir einfach drei Sets draus. Und ja. Klar, wie es sich für ein Gewinnspiel auch gehört, müssen auch zwei Fragen beantwortet werden. Muss keine Angst haben. Also jemand, der hier fleißig am Podcast dranbleibt, der wird die Fragen am Ende des Podcasts dann auch ganz leicht beantworten können. Also bitte dranbleiben. Und ich denke, ich sage dann am Ende des Podcasts noch zwei, drei Sätze dazu. Ja, genau so machen wir das. Unter anderem, wie man uns dann kontaktieren kann, E-Mail-Adresse und so weiter. Und ich will auch mitspielen. Nein. Ja, nicht. Nein. Du weißt doch, Angehörige des Podcasts. Genau, und genau. Mitarbeiter des Podcasts und deren Familienangehörige sind leider ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Ja. Genau so ist es. Ja, wunderbar. Also drei Sets gibt es zu gewinnen. Ausgelost wird natürlich per Zufall bei mehreren als drei Einsendungen. Und ja, das heißt also gut zuhören bei unseren Besprechungen ja, jetzt. Dran. Dann ist die Chance groß, die Fragen zu beantworten. Dranbleiben. Wunderbar. So, dann kommen wir uns zu unserem ersten Spiel. Ein Klassiker aus ganz frühen Gameboy-Tagen. Balloon Kid. Ja. Ja. Endlich mal wieder ein Klassiker hier in der Besprechung. Also so ein richtiger Nintendo-Klassiker, nenne ich es mal. Auch von Nintendo selbst. Da freue ich mich jetzt schon etwas länger drauf. Beim letzten Mal, da war es ja so ein bisschen, ja, mit den Simpsons und den Godzilla. Richtig, das waren, ja. Das waren so nicht so ganz klassikermäßige Spiele, sage ich mal. Aber hier kann man wirklich von einem Klassiker spielen. Ich muss auch sagen, das Balloon Kid, das war bei uns in der Nachbarschaft, war das schon verbreitet gewesen. Also also im Freundeskreis auch, da waren Leute dabei, die haben das Balloon Kid besessen und da habe ich das auch erstmalig gespielt. Ich selbst hatte es damals als Kind also gar nicht gehabt, aber ich hatte aber jederzeit die Chance gehabt, es auch mir auszuleihen. Das war also schon bei uns im Freundeskreis vertreten, das Spiel. Hier nicht. Ja. Nee. Ja gut, ich wohne ja auch auf dem Land. Das hat, ne? Ja, aber das hat ja damit wenig zu tun. Ja, da wurden auch nicht so viele Gameboys vertreten, ne? Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Anfangs. Ja. Ja. Eher bei den Älteren und dann nur Tetris, ne? Na. Ja, ich bin auch erst, wie gesagt, relativ spät zu Balloon Kid gestoßen. Also in der Jugend hatte ich es auch nicht. Auf keinen Fall. Würde ich mich dran erinnern. Mhm. Und auch dann so in den nächsten Jahren oder sowas danach auch nie wirklich gespielt. Also kann ich mich gar nicht reihen. Und jetzt halt so im letzten Jahr habe ich es dann mal entdeckt, gekauft und dachte immer so, ach ja, das, dann habe ich es angemacht und denke so, ach, Moment, das hast du doch schon mal gesehen. Irgendwo auf so einem Famicom-Klon oder sowas und irgendwas mit Luftballons, ach Gott, ne, dachte ich mir erst. Und aber als man es dann gespielt hat, dann hat es einen doch gecatcht, ne? Und da denkt man so, ja, doch, ist gar nicht mal verkehrt. Ja, und dann irgendwann packt es einen. Absolut. Dann. Und, absolut, ja. Das könnte ich aber jetzt durch Querbeziehung erklären. Weil es hat verdammt viel Ähnlichkeit doch mit Flappy Bird. Auch, das stimmt. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ja, hast du recht. Ja, weil stimmt. Flappy Bird ist ja jetzt... Wann war das jetzt? Vor einem Jahr? Nee, 2 Jahre, ne? Ja, 2 Jahre, glaube ich, schon eher. Ja, ich meine, das hat ja mit dem Spiel eigentlich nichts am Hut von der Zeit her. Nee. Aber ich denke mal, dass der Erfinder von Flappy Bird das wohl auch früher viel gespielt hat. Ja, gebe ich dir vollkommen recht sogar. Also, auch wenn es ein kleines bisschen anders ist, aber einfach von dieser Spielmechanik, den Protagonisten in der Luft zu halten, ne? Ja. Das ist ja im Grunde bei beiden Spielen genau das Ziel. Und über gewisse oder durch gewisse Hindernisse hinweg zu steuern. Also, stimmt. Es ist eine einfache Spielmechanik, die heute auch noch funktioniert und das Spiel ist auch heute noch gut. Also, jeder, der Flappy Bird gespielt hat oder solche ähnlichen Spiele auf seinem Android-Handy, der kann auch ganz beruhigt zu Balloon Kid greifen. Das ist kein Problem. Und es gibt ja auch nicht nur Balloon Kid, es gibt da noch andere Versionen, da kommen wir dann später noch drauf zu. Es gibt es auch als Download-Version, kommen wir auch noch später zu. Und es ist auf jeden Fall ein Spiel, sollte man mal wieder in Gameboy schmeißen, denn es gibt wieder ein paar Sachen, die hat man vielleicht noch nicht gewusst, gesehen. Und wenn man es dann einfach mit dem Wissen, was man heute vielleicht erlangt, durch unseren Podcast nochmal spielt, dann macht das vielleicht auch nochmal neu Spaß, sag ich mal. Ne? Absolut. Das denke ich schon. So, kommen wir mal zu ein paar harten Fakten. Ich bin mal vorbereitet ausnahmsweise. Nein, wir sind ja mal vorbereitet. Tatsächlich herauskam das Spiel 1990 in Nordamerika. Und da ist auch im Grunde schon die Besonderheit. Das ist nämlich das erste Spiel, was von Nintendo erst in Amerika rauskam und gar nicht in Japan. Richtig. Zumindest, man kann es wirklich so sagen, dieses Spiel kam nicht in Japan raus. Nicht in dieser Version. Was es dann noch für andere Versionen dann gab, da kommen wir dann später noch drauf. Aber das Spiel kam tatsächlich erst in Nordamerika raus. Ein Jahr später, 1990, dann in Europa. Nee, andersrum. Und, am 5. Oktober 1990 kam es in den USA raus und Januar kam es 91 bei uns raus, am 31. Ja, also das, was Rampi gesagt hat, war richtig. Erst in Nordamerika, dann in Europa. So, ja, haben wir es nochmal richtig gestellt. Ja, also damit ein recht frühes Spiel. Trotzdem schon ziemlich... ziemlich gut, was die Grafik angeht. Also gehobenes Mittelmaß, wie Vrampi es schon am Anfang sagte, gilt, glaube ich, auch für die Grafik, kann man sagen, ne, ja, Alexander? Absolut. Ja. Kommen wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Zum Grundsetting des Ganzen. Was ist denn die Story von Balloon Kid? Also die In-Game-Story. Kannst du da was zu sagen, Alexander? Also die Hintergrundgeschichte ist recht schnell erklärt. Die ist nämlich jetzt nicht so besonders üppig. Das ist, es geht um die kleine Alice, das ist die Hauptdarstellerin in Balloon Kid. Die hat einen jüngeren Bruder, der heißt Jim. Und die wohnen beide in der Stadt Pennsylvania. Pennsylvania, also Pencil, der Stift, das Level-Design ist gerade im ersten Level so gestaltet, dass die Häuser tatsächlich auch aussehen wie Stifte. Das ist ganz witzig gemacht. Es dreht sich alles um Luftballons. Und der kleine Jim, der kommt irgendwann mal auf die Idee, alle seine Luftballons zusammenzubinden und zu schauen, was passiert. Und was passiert? Er wird natürlich vom Wind weggetragen. Alice ist da natürlich in großer Sorge. Sie macht sich auf den Weg, ihren Bruder wieder ausfindig zu machen. Ne? Und das funktioniert, da musste ich an Hänsel und Gretel denken. Ja? War das das Märchen, wo die so kleine Brotstückchen verteilt hatten, um eine Spur zu legen? Ich glaube schon, denn sowas Ähnliches macht halt auch der Jim, der hinterlässt halt eine Spur aus Luftballons, den die Alice dann ganz komfortabel folgen kann. Ja, das war es eigentlich soweit zur Geschichte. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich glaube, er hatte sogar, ich nenne es mal so einen ganz banalen Grund, nicht nur die Ballons alle zusammen zu machen, um zu schauen, was passiert, sondern ich glaube, er wollte einen Ballon-Regenbogen machen. Richtig. So zumindest die Anleitung. Ja, richtig. Er wollte am Himmel einen farbigen Regenbogen machen mit seinen Ballons und ja, ist daraufhin leider abgehoben und Farbigen Regenbogen auf dem klassischen Gameboy. Ja. Richtig. Warum habe ich farbig gesagt? Keine Ahnung. Mir kam das Wort farbig einfach wegen Ballons gerade in Sinn. Nee, wegen Regenbogen. Wahrscheinlich wegen Regenbogen, Wegen Regenbogen. Ja, auch. Beides. Ein Ballon-Regenbogen, der muss ja farbig sein. Der muss farbig sein. Macht da sonst keinen Sinn. Ja. Obwohl, vielleicht in Pennsylvania ist das vielleicht alles grau, wie der Bleistift. Ne? Kann natürlich auch sein. Nein, also Farbe steht da nicht. Entschuldigung. Völlig recht. Dann gibt es noch einen dritten Protagonisten. Wer ist das? Sam. Alexander? Sam. Ja, das ist genau. Sam. Bambi, willst du was zu Sam sagen? Ich kann auch nur das, was ich jetzt so gelesen habe, dass das im Zwei-Spieler-Modus der zweite Player ist. Genau. Und es ist noch... Und Rivale von Alice ist. Genau. So genau. Beziehungsweise auch ihr Freund. So ein bisschen, ne? Das ist so, also so, ja, freundlicher Rivale, ne? Es geht um Ballons, richtig. Also das ist jetzt nicht Contra, ne? Wo sie sich gegenseitig abschießen, sondern da geht es um Ballons. Wobei, es gibt schon ein paar ganz schlimme Szenen im Balloon Kid, muss man ja sagen. Da wird die Alice tatsächlich von Fischen gefressen. Also Piranhas. Ja. Ja, also das ist... Der ist ja auch auf dem Cover schon, zu sehen. Genau, das ist schon... Das kann schon recht brutal sein, genau. Ja, da sprichst du es gerade an, Frampi. Wie sieht's mit der Verpackung aus? Was gibt's denn da Schönes zu sehen? Ja, die Alice unten halten den Piranha... Und diese wandelnden Feuer, sage ich jetzt mal. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die einen speziellen Namen haben. Doch, die haben einen speziellen Namen. Aber ihr kommt nicht drauf. Wenn ich mit dir, dass wir den Namen nicht wissen. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Die Burner-Jungs. Ja. Nein, wirklich. Richtig, das steht also hinten in der Anleitung. In der deutschen Anleitung? Hinten, ja. Burner-Jungs, ja. Wirklich? Doch. Schau dir das an. Richtig, richtig cool. Ja. So, und was auf dem Cover auch noch zu sehen ist, ist eine Wolke. Die Wolke spielt in einem Level ja auch noch eine besondere Rolle, sag ich mal. Ja. Und sonst, ja, ist eigentlich nicht mehr viel drauf. Nee. Das, Das schön, also das gut integriert, sage ich mal. Bei Balloon hat man eben zwei Ballons statt den O's genommen. Das ist, ist natürlich kitschig, aber finde ich, macht das ganze Cover so ein bisschen interessanter. Ja, da hält sich ja Alice dran fest. Genau, genau. Und der Piranha kommt aus dem Wasser. Ja, da wollte ich gerade noch mal da wollte ich gerade noch was zu sagen. Das ist auch schön, wie toll sich Alice freut, dass sie gleich gefressen wird. Ne? Ja. Also die schaut ja richtig glücklich, dass und, jetzt gleich wird sie gefressen. Ja, also. Und guckt genau den Piranha an. Ja. Ja, also das ist schon wieder sowas. Yes. Ne? Ja. Aber ja, und wie gesagt, ja. Ich muss sagen, also so einfach die Story ja klingt im Endeffekt, ja. Ja. So spannend ist das Gameplay. Also man darf jetzt nicht erwarten oder in der Hoffnung sein, dass aufgrund dieser ganz einfach strukturierten Geschichte das Spiel einfach nichts bietet, ja. Das ist ungeheuer spannend. Da kommen wir auch jedes Mal, da kann man, glaube ich, jedes Level als Vorzeigelevel vorstellen. Das ist, also jedes Level bietet tatsächlich auch ganz, ganz intensive Hürden, ja. Und kommen wir aber später, wenn wir die einzelnen Level durchmachen, kommen wir darauf zu sprechen. Ich wollte nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass einfach diese doch einfache Geschichte kein Indiz dafür ist, dass das Spiel irgendwie langweilig sein könnte. Ja? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht der Fall. Ja. Nee, wie, genau, um dieses Cover-Design mal kurz abzuschließen. Natürlich auch der Hinweis zum Zweispieler-Modus. Und da können wir gerade mal vielleicht kurz erläutern, was gibt es für Modi da? Das normale Spiel, dann den Zweispieler-Modus und den Ballon-Trip. Genau, das beim Einspieler-Modus, das ist halt, versucht Alice eben ihren Bruder zu kriegen. Das ist Side-Scrolling. Levels insgesamt 8, glaube ich, ne? 8 Levels sind es, ja. 8 Levels, wo sie eben mit ihrem Ballon durch verschiedene es sind, da das alles in Pennsylvania stattfindet, sind es Stadtteile, ne? Mal ist es ein Wald, mal ist es, man könnte sagen, zumindest im Stadtgebiet, ne? Ja, das eine Level ja nicht, ne? Ja, also es ist ein bisschen ungeklärt, sag ich mal, wo es alles stattfindet, ne? Also grundsätzlich ist zumindest Level 1 ist in Pennsylvania, das richtig, kann man sagen. Ja. Ich habe mir das so ein bisschen versucht bildlich vorzustellen. Du hast sozusagen diese Stadt Pennsylvania und die Stadt, dieser Stadt umliegend, dieser ein Wald. Und auch dieser Wald stößt irgendwann an seine Grenzen und Alice ist, sag ich mal, plötzlich auf eine Insel unterwegs, ja, verlässt das Festland und fliegt mit den Ballons über das Meer. Und dann kommen wir ja dann immer näher auch an diesen Wal heran, ja. Also irgendwo muss sie diesen Kontinent Pennsylvania oder diese Stadt Pennsylvania muss sie irgendwann dazwischen mal verlassen haben. Ja. Dazu noch meine Vorstellung. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. So ist es. Ja, und was eben das Interessante am Einspielermodus ist, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Spielen, scrollen wir nicht mit dem Spieler nach rechts, sondern links am Bildschirm. Das ist also eine Besonderheit hier bei dem Balloon Kid, dass es immer nach links geht. Also das ist... Das ist recht ungewöhnlich erstmal, denn auch bei der Steuerung muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man viel mehr nach links drücken muss. Ne? Also das macht man ja so in der Regel nicht. Mhm. Und das fand ich da schon ganz interessant. Also ich muss sagen, ich hab mir überlegt, ob ich ein Spiel kenne, das eben auch nach links scrollt. Aber mir ist jetzt auf Anhieb keins eingefallen. Ne? Also mir ist nur ein Level aus Super Mario World 2, Land 2. Okay. Da geht es auch noch von rechts nach links. Super Mario Land? 6 Coins. Ja gut, da geht es ja auch in verschiedene Richtungen teilweise, aber stimmt. Da geht's auch mal nach links. Aber so ein typisches Scrolling-Spiel Wüsste ich jetzt nicht, was direkt nach links so geht. Nee. Also das ist auf jeden Fall schon mal spannend an dem Spiel. Im Einspielermodus spielt man eben alleine Alice. Man fliegt durch die Levels, hat nach jedem Level eine Art Zwischenboss, kann man sagen. Ja. Wenn man es Boss da nennen kann. Denn sie besiegt die Bosse. Also man kann mit nichts schießen oder sonst irgendwas, sondern man kann nur draufspringen. Ja. Oder berühren. Teilweise ist es wirklich nur berühren. Und so kann sie eben diese Endbosse ausschalten. Da kommen wir dann gleich noch drauf, was das alles für Bosse sind. Ja, und versucht halt ihren Bruder dann am Ende zu kriegen. Dann gibt es eben den Balloon Trip. Das ist der dritte Modus sozusagen im Startscreen. Da geht es einfach nur darum, man fliegt immer nach links, versucht diversen Hindernissen auszuweichen, muss einfach so weit kommen, wie es geht, und man versucht, den Highscore zu erreichen, indem man, aber der Highscore läuft runter, also man versucht, ich weiß nicht, ich glaube, es fängt bei 50 an. Genau, bei Rang an, ne? 50, und kann seinen Rang immer weiter verbessern, je mehr man, sag ich mal, in den Level vordringt. Das wäre doch eigentlich jetzt dieses klassische Flappy Bird. Ja, genau, das ist es. Nur halt in die falsche Richtung. In die falsche Richtung. Ja. Ne? Für mich hat dieser Balloon-Trip hat für mich so eine Art Tutorial-Charakter. Denn in diesem Balloon-Trip kann man zum Beispiel auch ganz gut Fingerfertigkeiten üben oder generell, sag ich mal, Fertigkeiten üben, die man dann im Singleplayer-Spiel zwingend braucht. Ja, stimmt. Das stimmt, das könnte man so sehen. Aber es ist eben dadurch, dass man eben seinen Rang verbessern kann, ist es eben dann schon ein extra Highscore-Spiel. Ne? Richtig, also, ja. Was dann auch, da muss man auch sagen, Balloon Trip ist im Grunde der Modus, der den meisten Wiederspielwert noch, obwohl beim Zweispieler-Modus ist er noch größer, finde ich zumindest, kommen wir gleich drauf. Aber gegenüber dem Einspieler-Modus ist der Balloon Trip tatsächlich, da ist der Wiederspielwert größer. Mhm. Weil man eben versuchen will, auf Rang 1 zu kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob es sehr einfach ist. Ich fand es sehr schwer. Mhm. Ich bin maximal, glaube ich, bei knapp unter 40 gekommen oder sowas. Dann hat es mich gerissen. Dann war vorbei. Es kann natürlich sein, dass, wenn man das sehr lange spielt, dass man relativ schnell in die unteren Ränge kommt. Aber das finde ich, hat auf jeden Fall einen guten Widerspielwert. Ja, also da kann man nicht meckern. Ja, und dann gibt es eben noch den Zweispieler-Modus. Da kommt eben Alice' Freund Sam ins Spiel. Und beziehungsweise man spielt eben zu zweit über das Dialogkabel, und da geht es eben darum, die meisten Ballons zu sammeln, bevor man das Ende von diesem Level erreicht. Also das ist, glaube ich, ein extra Level, das extra dafür gemacht, aber es ist recht lang, also ich weiß gar nicht, so 2, 3, 4 Minuten geht das, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht drauf geachtet, denn meistens erreicht man das Ende nicht, denn man kann sich gegenseitig bekämpfen in diesem Zweispieler-Modus. Denn man fliegt halt immer nach links und versucht, ja, beziehungsweise, nee, man muss ja anders sagen, es scrollt immer nach links, und man muss eben man kann eben versuchen, den anderen seine Ballons kaputt zu machen, indem man draufspringt. Von oben oder von der Seite, oder man versucht, den anderen hinter ein Hindernis zu drängen, und wenn der Bildschirm dann eben weiter scrollt, dass er dann eingequetscht wird, und dann verliert er auch sein Leben. Das ist, also ich hab's mal, wo ich's mit diversen Leuten zu zweit gespielt habe, habe ich es mal genannt, es ist das billigste oder die einfachste Form von Super Mario Smash Bros. Okay. Ne? Also, naja, also es ist jetzt echt übertrieben. Ne? Also, aber es macht einfach mega Spaß, sich gegenseitig den Ballon kaputt zu machen. Zumal man auch seinen Ballon, das ist die Spielmechanik im ganzen Spiel, immer wieder aufpumpen kann. Ne? Also man fliegt immer mit zwei Ballons zum Start und man kann beide verlieren, solange man irgendwo noch eine Plattform hat, kann man auch beide wieder aufpumpen. Aber und du kannst auch freiwillig loslassen. Ja, man kann auch freiwillig loslassen. Das ist bei diesem Zweispieler-Modus relativ wichtig, sage ich mal. Denn durch das Loslassen kann man eben die Ballons des Gegners zerplatzen lassen, wenn man über ihm ist. Und das macht einfach Bock, zumal man auch die Hinderniswände, nenne ich es mal, in den Levels, sowohl im Einspieler- als auch im Zweispieler-Modus, lassen die Protagonisten abtitschen, wie ja, so ein Flummi. Ja, ja. Also man wird immer zurückgeschleudert von den Wänden. Und das macht natürlich im Zweispieler-Modus super viel Spaß, wenn der eine gerade zurückgetitscht wird und dann knallt man da mit dagegen und wird mitgerissen und man muss gucken, landet man vielleicht noch zwischendurch auf einer Plattform, kann sich retten, ist der Ballon kaputt und wie gesagt, dadurch, dass das Level immer weiter scrollt, muss man eben auch gucken, dass man, wenn so eine Plattform dann irgendwann aus dem Bild verschwindet, man wieder einen Ballon hat. Also da geht es richtig rund in diesem Zweispieler-Modus. Das macht eine Menge Spaß, kann ich nur jedem empfehlen, Wer mal auf einem Treffen ist oder wer einfach zwei Spiele mal hat, unbedingt zu zweit spielen. Das macht richtig Spaß. Kann ich nur empfehlen. Also das hat mich echt überrascht, dass es da sowas dann noch gibt. Ne? Ist halt auch wieder von der Spielmechanik völlig anders als der Einspieler und der Balloon Trip Mode. Ne? Also meistens versucht man nicht, die meisten Ballons zu sammeln, so wie es an sich geplant ist. Also man versucht halt, sich gegenseitig kaputt zu machen. Ich glaube, das macht das Modul auch so interessant, dass du ja im Prinzip drei verschiedene Spiele auf einem Modul präsentiert bekommst. Wenn man mal ganz streng ist, ja. Genau so ist es. Und bei dem Zweispielmodus, ich glaube, pro Runde muss man wer vier Leben verliert, der verliert dann das Spiel. So ist es, genau. Cool. Also da hat es im Grunde ja schon so einen Wettkampfcharakter. Absolut, ne? Wer verliert zuerst? Also das macht richtig Spaß, muss man echt sagen. Deswegen auch meine Empfehlung, selbst wenn man den Einspielermodus nicht so mag oder nicht weit kommt oder der Wiederspielwert zu gering ist, was ich auch zugeben muss, ist jetzt nicht mega hoch, wenn man die ganzen Levels spielt, kommen wir ja gleich drauf, dann auf jeden Fall den Zweispieler-Modus und dann hat man eine Menge Spaß noch. Das stimmt. Ist leider heutzutage ein bisschen schwierig, zwei Leute an einen Ort zu bekommen, die das Spiel dann haben und Zeit haben zum Gameboy-Spielen, aber wenn, dann auf jeden Fall das Spiel mit dabei haben. So. Ja, dann kommen wir doch mal zur Grafik. Du sagst es schon, Pennsylvania sieht aus wie Stifte. Oder im Hintergrund sieht es stiftartig aus. Was haben wir denn noch an Hintergründen? Gut, in das den kommt Levels. Natürlich dann jeweils auf das Level drauf an. Ja. Wir haben ein Waldlevel, ein sehr umfangreiches. Ja. Da guckt man halt in der Regel auf Bäume. Ja. Und da ist mir was Witziges aufgefallen, gerade im Level 2, die Bäume haben Gesichter. Ja. Nicht nur lachende Gesichter, es gibt auch Abschnitte im Level 2, da gucken die Bäume dann schlagartig ganz böse. Ja. Und zwar, das passiert das dann, richtig. Wenn du, bevor du in diesen Mini-Gameboy, das sind Minispiele, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später drauf zu sprechen, ja, musst. Kein Problem. Also direkt. In den Level befinden sich, ich sag mal, in etwa der Mitte der Level befinden sich kleine Minispiele. Da findet man Gameboys im Miniaturformat. Alice kann diese Gameboys betreten und befindet sich dann in einer separaten Welt, die ganz einfach aufgebaut ist. Wir haben da mehrere Röhren. Aus diesen Röhren fliegen am Anfang langsam, später immer schneller, dann Ballons Richtung Himmel. Und Alice muss halt versuchen, insgesamt 20 Ballons zu sammeln. Und wenn ihr das gelungen ist, dann erscheint ein herzförmiger Ballon und der gibt ihr dann ein Extra-Leben. Genau, also im Grunde ist es eine Bonus-Stage, genau, kann man sagen. Ja, genau. Ganz banal, richtig. Bonus-Stage. Und halt in dem Level 2 ist mir aufgefallen, bevor man diese Bonus-Stage betritt, sind die Bäume im Hintergrund noch sehr gut gelaunt und danach weniger gut gelaunt. Ja, und genau, und beim Endboss sind die auch weniger gelaunt. Ja, glaube ich. Wenn man gegen den Endboss dann kämpft. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Im Level 3, im Insellevel, haben wir zum Beispiel im Hintergrund ein Wal, der aus der Öffnung auf dem Rücken eben eine Wasserfontäne in den Himmel schießt. Fand ich ganz witzig. Wir haben teilweise Luftschiffe, da steht sogar vereinzelt Fight drauf, ist mir aufgefallen. Ja, genau. Im Grunde ist es ja Balloon, es ist ein Balloon und da steht Fight drauf. Also, ne? Ja, das ist die Anspielung auf das Urspiel. Das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Genau. Können wir gleich noch was zu sagen zum Ursprung? Genau. Was haben wir noch? Wenn wir uns im Wal selbst befinden, gut, das ist so ein bisschen, das sieht auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen eklig aus, aber man, also die Programmierer haben das Innenleben eines Wals, glaube ich, ganz gut dargestellt, ja. Also, ja, und später haben sie es wieder geklaut, ne? Ja. Aber in anderen Spielen, meine ich. Okay. Ja. Wo denn? Bei Super Mario Land. Stimmt, ja, richtig. Da bist du auch im Wal und das sieht fast so ähnlich Teil aus. Teil 2 war das. Und die Musik ist auch nahezu identisch. Ja, mag am Composer liegen, der gleiche ist. Ja, ich meine, Hirokazu Tanaka. Ich habe das selber gespielt, habe mir gedacht, ich höre die Musik von Super Mario Land 2 und das Level sieht so ähnlich aus wie das Wal-Level halt in Super Mario Land 2. Ja. Da gibt es Ähnlichkeiten, ja. Auf alle Fälle. Auf jeden Fall ist es schön umgesetzt. Auch die Rippen des Wals, ja, die dann zur Gefahr auch werden für die Ballons, das ist ganz klar. Ja. Was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass der Alice-Sprite relativ süß ist, muss ich sagen. Also man kann wirklich das kleine Mädchen erkennen mit dem Röckchen und irgendwie eine Schleife im Haar. Das ist relativ gut umgesetzt, muss ich sagen. Und kommt der Alice auf der Originalverpackung, also auf dem Titelbild, doch sehr, sehr nahe, muss ich sagen. Also das hat mich überrascht. Ja, hat man selten. Wir erinnern uns da an den Protagonisten aus Boxe. Wie hieß der nochmal? Oh Gott, ich weiß es schon wieder nicht. Wie hieß der nochmal? Genau. Ja. Genau. So auch, ja. Genau richtig, du hast vollkommen recht. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist im Wald-Level, da sind ja Hornissen, die um so ihr Hornissennest fliegen, ne? Ja. Das ist genau wie in Tiny Toon 1 Buzz Big Break. Da hast du auch Hornissen, ne? Im Wald. Ja, ich meine, das ist im Prinzip hat er wieder Konami geklaut. Oder von wem ist Konami. Was heißt geklaut? Also man kann sich ja doch Ideen auch holen und ich sag mal, wenn du ein Waldlevel programmierst, da gehören Hornissen als Gegnertypen eigentlich schon irgendwo dazu, ja? Warum nicht? Ja, aber genau die Form, genau der gleiche Sprite. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das genau der gleiche Sprite ist. Und die Eigenschaft halt genauso rumzufliegen. Ja. Na gut, was sollen die Hornissen machen? Die verteidigen auch ihr Nest und da kommt so ein Mädchen an mit zwei Ballons, ja, ist doch, ja. Aber wo du das gerade sagst, Vampi, da fällt mir noch ein weiteres Spiel ein, tatsächlich bei, wo wir zumindest kurz drauf sprechen kommen werden, bei Probotector 2 gibt es auch so Hornissen, die auch so einen ähnlichen Sprite haben. Ach, du meinst, die von oben runterkommen aus der Wolke? Ja. Ja, aber die sind ja bedeutend also größer. Also ja, klar sind die größer, aber von der Form her erinnern die mich jetzt auch gerade daran. Ja, ich meine, aber da ist sogar die Größe gleich bei den beiden Spielen. Ja, ja, also wer es mal nachschauen möchte, einfach beide Spiele vergleichen. Nur, dass du bei Balloon Fight das Hornissennest nicht runterhauen kannst, was du bei Tiny Toon machen kannst. Mhm. Ja, gut. Das stimmt. Das ist auch das Einzige, was man so ein bisschen, wenn man was bemängeln wollen würde, man kann eben fliegen, man kann springen, aber man kann mit nichts anderem interagieren im Grunde, außer mit den Endbossen sozusagen. Also, wisst ihr, was ich meine? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Interagieren so bisschen, in welcher Form jetzt? Also, dass du dass du irgendwelche Gegenstände im Level hättest, die du benutzen könntest, um durchzukämpfen. Das, also man, bis auf die Ballons muss man auch nichts obwohl, nee, stimmt gar nicht. Es gibt sowas wie einen Power-Stern. Ja. Genau, es gibt genau wie, sowas wie, ja, wie bei Super Mario, wenn er den Stern einsammelt. Ja. Genau. Wenn er den Stern einsammelt, dann ist er zeitlang unverwundbar, kann alles weghauen. Nee, stimmt, muss ich mich korrigieren. Nee, aber ansonsten Blödsinn. Hast du recht, es gibt also wenig, wenig Möglichkeiten in den Leveln, da nochmal aktiver zu werden, was unabhängig von dem Fliegen selbst, ja, und den Bossen, den man auf den Kopf springen kann. Aber gut, es. Ja, aber es ist so ein großer Unterschied ist es dann auch nicht, ob man jetzt die ganze Zeit läuft und springt oder ja, vielleicht ist es das, man springt und läuft halt weniger, ne? Ab und zu muss man auf eine Plattform und kann da ein bisschen springen, aber durch das Fliegen ist es so ein, also ich will nicht sagen monoton, weil das ist es nicht, aber es ist halt ziemlich ähnlich die ganze Zeit. Wobei in den späteren Levels so ab Level 4, 5 wird es auch noch interessanter, was das Ausweichen von Gegenständen und auch der Umgebung angeht. Also da finde ich es, wird es recht spannend. Mhm. Da ist es jetzt nicht so 1, 2 und 3 ähneln sich doch ziemlich und dann also zum Beispiel Stage 7 oder so, da muss man dann auch mal weiter hochfliegen, weil man dann Berge überfliegen muss und so weiter. Also das ist schon, das ist ein bisschen abwechslungsreicher als jetzt die ersten beiden Levels. Wobei, was wollen wir denn noch mal die Steuerung erklären, dass du im Flug nur nach links weiterkommst, wenn du die Flugtaste drückst? Stimmt, ja. Während du auf dem Boden ruhig nach links lenken kannst, dann läufst du auch nach links. Ja. Hast du vollkommen recht. Also man benutzt im Grunde ja das Steuerkreuz und wobei die Taste nach unten macht nichts, ne? Doch aufblasen. Doch, klar. Die pumpt die Luftballons auf. Aber auch nur, wenn man auf einer Plattform ist. Und ansonsten benutzt man eben A, um zu fliegen, oder ist es B? Ach, jetzt A oder B, um zu fliegen? Weiß es gerade einer? Nö. Ich könnte es jetzt gerade anmachen, aber ich mache es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist A. Und mit B kann man eben die Ballons loslassen. Genau, mit B wirft man die Ballons ab. Ja. Weil es Stellen im Spiel gibt, wo man halt nur ohne Luftballons weiterkommt. Mhm. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht aus Versehen auf die Taste B kommt. Das kann nämlich ganz böse enden. Ja. Ja, das ist ist mir auch schon hier und da mal passiert, genau. Genau, und es gibt auch Stellen, da würde man weiterkommen, dann kann man aber zum Beispiel ein Bonusleben nicht bekommen, wenn man die Luftballons nicht loslässt. Oder man kann eben diverse Bonus-Stages nicht betreten, wenn man die Luftballons nicht loslässt. Also das gibt es auch, weil man dann einfach zu groß wäre und dann kommt man nicht in den Eingang rein. Und was noch interessant ist bei dem Eingang zur Bonus-Stage, wie du sagtest, das sind eben Gameboys, da ist tatsächlich auf dem Gameboy auch nochmal ein Ballon drauf. Also das ist echt toll gemacht. Da ist der Balloon-Kit Ballon nochmal im Gameboy-Display zu sehen. Also das ist echt toll gemacht. Und man hat sogar geschafft, wie heißt die Lautsprecheröffnungen noch reinzumachen in den Sprite. Also das ist... Ja, wir müssen auch dazu sagen, dass Alice bedeutend kleiner ist wie der Gameboy. Ja. Gut, die muss ja da irgendwie den betreten können, ne? Ja. Mhm. Aber ich sag mal, die Gegner und so weiter, Hintergründe sind ja nicht unbedingt perspektivisch korrekt wiedergegeben. Nee, ich wollte damit nur sagen, weil der Gameboy halt so gut gezeichnet ist, ist logisch, dass der dann auch halt größer ist. Ja. Ja, stimmt. Und ich sehe gerade, da sind sogar nicht nur der Ballon, sondern auch noch drei, einfach Plattformen oder Pencils, sage ich mal, die dann auch noch diese Stadt darstellen sollen. Also es ist echt, echt klasse gemacht. Also man sieht, da hat man sich echt Mühe gegeben, da den Gameboy so deutlich wie möglich darzustellen. Was natürlich auch logisch ist, weil das Spiel ist von Nintendo, also kann man sowas natürlich auch mal einbauen. Absolut. Ne? Solche kleinen Anspielungen, das ist sehr lustig. Ja. Ja. Das ist echt nicht verkehrt. Was ich fies finde, ist, um nochmal auf die Bonus-Levels zurückzukommen, man muss ja tatsächlich alle Ballons einsammeln, die aus den Röhren kommen, um das Leben zu bekommen. Wenn man nur einen verpasst, ist das Bonus-Level sofort vorbei und uns geht halt weiter im Level, ohne irgendwie ohne irgendein Upgrade oder so. Also da finde ich, hätte man vielleicht hätte man es machen sollen wie zum Beispiel bei Super Mario Land, dass man einen Trostpreis kriegt, ne, oder sowas. Oder, kriegst du ja indirekt. Die Ballons werden ja zu deinen anderen Ballons dazu zum Punktekonto. Ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber andererseits, wenn man wirklich ein ruhiges Händchen hat und vielleicht nicht allzu oft gegen die Außenwände stößt, weil das erinnert mich jetzt wieder an diesen Versus-Modus, wo du halt eben wie so ein Flummi halt auch so ein bisschen abgestoßen wirst, weil gerade dieses abgestoßen werden, das reißt sich so ein bisschen aus deiner Koordinierung, muss ich sagen, ne? Also da kann man doch so sanft wie möglich eben sich dem Ballon nähern, aber wenn du einmal gegen so eine Wand gestoßen bist, dann herrscht das Chaos sozusagen. Da wirst du halt nach links, nach rechts geschleudert in der Geschwindigkeit, die du gerade gar nicht brauchen kannst. Und naja, ist halt schwierig. Ist ein Ballon vorbei, ja. Und die nächsten kommen ja nach. Das heißt, du musst dich halt erstmal auf den konzentrieren, der über dir schwebt, im ungünstigsten Fall, ja. Und ist nicht so einfach. Nur mit Ruhe, würde ich sagen. Ja. Kriegt man das gemeistert. Ja, die Steuerung muss man halt erlernen. Weil die halt ein bisschen komisch ist mit auf dem Boden, in der Luft. Ja, das ist, genau, man muss auch, um in der Luft zu bleiben, immer mal wieder die A-Taste drücken. Flappy Bird. Weil sonst fällt man eben, genau. Und wenn man, das wollte ich sagen. Ich hätte noch was zu ergänzen, aber dem war nicht so. Also ich glaube, Angst, dass man irgendwann alle Leben verloren hat, muss man, glaube ich, gar nicht so sehr haben, weil die Ballons, die man während dem Spiel einsammelt, die geben ja ab einer gewissen Anzahl, 100 Stück, auch nochmal ein extra Leben. Und das Interessante ist, wenn man 20 Ballons hintereinander eingesammelt hat, ohne auch nur einen auszulassen, verdoppeln sich die Ballons. Das gibt natürlich auch mehr Punkte in dem Moment. Hm? Ja, stimmt. Da ist so ein bisschen auch der Anreiz, die Ballons wenigstens zu sammeln. Ja. Ne? Vor allem, wenn man das Spiel jetzt noch nicht so beherrscht und vielleicht doch ein paar Leben verliert. Also ich habe auch schon in den, wo war es? Ich glaube Level 2 oder 3. Da gibt es so ein, zwei Stellen, da kommt halt eine Wand. Und wenn du da einmal abprallst zur falschen Zeit, dann kommt eben der Bildschirm schon hinterher und du bist eingequetscht und das war's. Und an der Stelle bin ich so ein, zwei Mal hängen geblieben. Und da bin ich dann schon froh gewesen, dass man da ein paar mehr Leben hat. Also ich komme nicht über das Wolkenlevel hinaus. Okay. Das Wolkenlevel ist, glaube ich, 5, ne? Oder? Ja, Level 5, glaube ich. Wo der Regen auch halt ist. Genau, Ja, ja, Level 5 ja, ist das, genau. Oder Blitze, Stage 5. Ja. Wasserfälle, genau, ja, aus den Wolken. Ja, der Regen bringt mich meist um. Gut, der zieht dich halt runter, okay. Musst du relativ weit oder ziemlich nah unter der Wolke musst du einfliegen, sozusagen. Ja. Ja, stimmt, da ist ja auch noch so ein bisschen ab und zu an manchen Stellen halt so ein bisschen interessante Physik dabei. Also man wird abgedrängt vom Regen. Mhm. Ne? Nach unten gedrückt, schnell, gewaltig. Und dann blitzt es auch noch so ungefähr, dann musst du diesen komischen Blitzpunkt ausweichen, der kreuz und quer fliegt. Mhm. Ja. Also da kommt noch so ein Kolibri, der dich deinen Karton da stechen will, stechen will. Ja, das ist also ein Gegner, der selbst an einem Ballon hängt und auf dich zugeflattert kommt. Ganz gemein, ja. Der sucht dich direkt, dieser Feind. Alle anderen Feinde sind irgendwie so ein bisschen starr, aber der, zum Beispiel, wenn du runtergehst, geht er auch runter. Ja. Wenn du hochgehst, geht er auch hoch. Mhm. Ja. Aber was auch interessant ist, es gibt wirklich die verschiedensten Gegner. Also wie gesagt, die Hornissen haben es gibt auch Krokodile noch im Waldlevel. Wald, Hirschkäfer, Raupen, Libellen. Genau. Tintenfische. Ja. Walrosse. Ja. Krebse. Diese Burner, oder wie heißt die? Die Burner Boys. Oder Jungs, ja. Ja, genau. Es ist für die, die das noch nicht gesehen haben, weil man sich so eine klassische Feuerstelle im denkt. Das ist, die läuft einfach hin und her. So sehen die aus. Ja. Genau, eine laufende Feuerstelle. Ja. Die Burner Boys. Die Burner Jungs. Und was ich auch cool finde, sind die in Level 6 zum Beispiel die Pinguine, wenn die hochgucken. Ja. Das sieht total geil aus. Das sieht so richtig kann man schlecht beschreiben, muss man sich einfach angucken. Mhm. Da guckt er so hoch so und die Walrosse sehen auch einfach geil aus. Richtig lustig. Also, das ist also das Gegnerdesign, das hat schon was. Also das ist schon toll. Ja. Ja. Dann kommen wir vielleicht mal zu den Endbossen in den jeweiligen Levels. Oder Stages, wie es ganz korrekt wäre. Was haben wir denn da in Level 1 für einen Endboss? Denn Endbosse kommen nur jedes zweite Level vor. Also in Level 2, in Level 4. Da habe ich mich tatsächlich in Level 6 und in Level 8 haben wir insgesamt 4 Endbosse, die auf 8 Level kommen. Stimmt. Da habe ich mich vorhin bei der Einführung tatsächlich vertan. Macht seltsam. Wahrscheinlich, weil die ersten Levels dann doch sehr ähnlich sind und man denkt, es wäre immer noch die gleiche Level. Ja. So, ja. Vielleicht deswegen. Und ich hab's jetzt nicht mehr, in den letzten Tagen zumindest, nicht mehr komplett durchgespielt. Wir hatten das ja schon relativ früh auf unserer To-Do-Liste. Da hatte ich es mal durchgespielt, aber das ist jetzt halt schon relativ lange her. Und da ist mir das jetzt gar nicht so aufgefallen. Stimmt, alle zwei Levels nur. Also der erste Endboss wäre dann halt, käme dann im Waldlevel vor. Das ist ein Wolf. Und der hat auch einen eigenen Namen, der heißt Wacker Wacker Wolf. Das ist auch aus der Anleitung, ist es zu erlesen. Und ich weiß nicht, also der scheint wohl den Boxsport auszuüben, weil der ist da wild am Boxen. Und Alice springt ihm halt ein paar Mal, ich glaube dreimal auf den Kopf und dann ist der Gegner erledigt. Ja. Was ich aber sehr lustig fand, ist in dem Moment, wo Alice ihn trifft, was tut der da bitteschön? Also ist der da irgendwie am Kichern, am Lachen oder ich kann das gar nicht, ich weiß es nicht, was der da tut. Ja. Also, stimmt. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also und danach fliegt er auch nochmal hoch in die Luft, um dann rechts aus dem Bild zu verschwinden. Was auch wieder interessant ist, dass der Endgegner dann, weil er es ja die ganze Zeit eigentlich nach links scrollt, dann aber nach rechts aus dem Bild verschwindet. Also das ist dann auch wieder hat was. Aber stimmt, wenn der lacht, das ist echt zum Schießen. Wenn, wenn es ein Lachen ist, also ich identifiziere es als ein solches, aber... Vielleicht soll es auch ein Schreien, ein Aua-Schreien sein. Weil die Augen bekommen so ein richtig. X. Und ja. Das ist echt klasse. Witzig gemacht, ja. Ja. Und beim... beim nächsten Boss, da ist, glaube ich, so ein Fisch. Krabbe so oder? Languste ist eine Krabbe. So eine Riesen. Languste, ja. Also ich habe versucht auch im Internet zu recherchieren, was das für ein Tier sein könnte. Und eine Languste kam eigentlich recht nah ran, ja. Ja. Languste, wir einigen uns auf Languste. Wenn die Anleitung es uns nicht sagt, dann ist es eine Languste. Muss ja ist so naheliegend, sein. Wir befinden uns also jetzt hier nicht mehr im Wald, sondern im Wal selbst. Und warum nicht? Da passt es ja eigentlich ganz gut. Ja. Und dann, in Stage 6, da wird es noch verrückter. Da bekämpft man also dann in einem Schneelevel, nenne ich es mal, ne? Oder Eislevel. Da bekämpft man dann am Ende einen Schneemann. Also jetzt mal ganz ehrlich, hat der eine Sonnenbrille auf? Das sieht so aus. Oder nicht? Also eine Sonnenbrille ohne Bügel. Sieht so aus, ganz oder? Deutlich. Der ist cool, der Schneemann. Ja. Doch. Ja, dann hat er einen Eimer auf dem Kopf, mit dem wirft er nach Alice. Und das ist im Grunde einer der gefährlichsten Bosse, kann man sagen. Weil der wirft mit was. Und was eben ist, wenn Alice ihn den Schneemann trifft, dann fällt er kurz zusammen, kriegt auch dieses X wie der Wolf im Auge. Und weiß ich nicht. Entweder er schreit auch Aua oder sowas, oder also er krümmt sich auf jeden Fall zusammen, aber da sieht es nicht so nach Lachen aus. Aber das sieht wirklich wie ein verdammt cooler Schneemann aus. Der ist echt cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Oh, der Witz war gar nicht gewollt. Cooler Schneemann, ja? Ja. Ja. Der Witz war gar nicht gewollt, aber wunderbar. Haben wir den auch noch mit reingekriegt. Ich habe nur gerade überlegt, woher kennst du das denn, bitteschön? Also ein Schneemann als Boss. Und mir fällt jetzt ein Addams Family. Da gab es auch einen, entweder war es Addams Family oder Addams Family Puxley's Scavenger Hunt. Ich glaube, das zweite. Da hast du auch in einem Level hast du da einen Schneemann gehabt, gegen den antreten musstest. Was ich jetzt aber nicht wüsste, vielleicht Snow Bros. Snow Bros. Habe ich selbst noch nicht gespielt. Ja, ich auch nicht. Ist aber naheliegend, ja. Ich hab's auch noch nicht. Ja, und dann gibt's noch den letzten. Ja, Endboss ist es eigentlich nicht, weil der ist auch nicht viel stärker oder anders als die anderen. Allerdings ist der noch skurriler, das ist nämlich ein Roboter. Ja, so ein Mülleimer-Roboter irgendwie. Ein Mülleimer-Roboter. Also, da merkt man echt, das sind Japaner am Werk gewesen. Ne? Also, Also, das ist, der hat als Füße hat er im Grunde so eine Art Kettenpanzer. Dann, der Mittelteil ist eine Mülltonne. Und der obere Teil, das ist halt so ein, das sieht aus wie ein, stellt euch mal einen Lego-Männchen-Kopf vor, der grau ist, ne? Und dann noch mit einer Mülltonnendeckel drauf. Also so ungefähr kann man's beschreiben. Das Schöne ist aber, der Kopf bewegt sich halt hin und her, streut ab und zu mal Sterne aus. Da muss Alice dann ausweichen, damit die Ballons nicht kaputt gehen. Also, im Grunde ist er der Gefährlichste, würde ich sagen. Da ist weil die Sterne dann doch ziemlich, die fliegen ziemlich random in der Gegend rum. Also, Da ist die Gefahr hoch, dass man seine Balance mal verliert zwischendurch. Und was eben lustig ist, wenn Alice auf ihn drauf springt, dann wird er im Grunde zur Mülltonne, wo dann der Kopf ab und zu mal rausguckt und auch so ein bisschen so, oh mein Gott, auf mich ist jemand draufgesprungen, sagt. Also das ist herrlich. Oh, da fällt mir noch was ein. Danke. Frampi hat ja gerade das mit dem Hornissen in Verbindung gebracht mit Tiny Toons, gell? Ja. Und in dem Fall erinnert mich das auch wieder an Tiny Toons zurück. Da gab es ja eine Stelle, wo man gegen diesen Furball, diesen Kater, antreten musste. Und der hat sich ja auch immer in Mülltonnen versteckt, Frampi. Kennst du, gell? Die Szene. Ja. Dann wo dann das Licht ausgeht und dann musst du raten, in welcher er drin richtig, steckt. Richtig, ja. Richtig, ganz witzig. Ja, ist mir gerade so eingefallen. Wo wir beim Thema Mülltonnen sind. Ja. Ja. Genau. Da kommen wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen. Das Thema Mülltonnen. Nee. Nein. Und dann das große Finale. Also das muss ich jetzt mal kurz beschreiben. Das ist wieder ein Finale, wo ich mir denke, die Geschichte ist so toll, aber mit dem Finale ist es dann ruiniert. Und zwar, Alice steht da. René, warte mal, sollen wir nicht irgendwie das als Spoiler kennzeichnen? Oder kannst du es auch ruhig erzählen? Nicht, dass uns da irgendjemand dann... Ihr habt das Ende erzählt. Ja. Ja gut, noch habe ich ja nicht... Dann machen wir einen Spoiler draus. Also jeder, der sich, sage ich mal jetzt nicht, der das Spiel selbst nochmal durchspielen möchte, im Singleplayer-Modus, ja, der, keine Ahnung, skippt einfach mal 5 Minuten nach vorne oder, ja. Ja, okay. So lange wird es, glaube ich, nicht dauern, aber dann, also hier kommt dann das Ende von Malung. Es ist im Grunde das, wo man die ganze Zeit dran gedacht hat. Natürlich, Alice sieht ihren Bruder wieder, steht da jetzt nach dem Endboss einfach auf dem Boden, steht sie rum, ihr Bruder fliegt über ihr noch. So, und jetzt kommt das Geilste. Die Ballons mit dem Bruder senken sich ein ganz kleines bisschen und dann lässt der Bruder die Ballons los, landet auf dem Boden. Alice schnappt sich den Bruder und dann fliegen sie los, zusammen wahrscheinlich nach Hause. Und also Alice hat ihn im Grunde am Arm oder an der Mütze oder was auch immer. Und die fliegen mit 2 Ballons jetzt, ich denke mal, Richtung Heimat. Und man sieht noch Credits und laufen und sieht die einfach nur fliegen. Nein, was aber eben das selten Dämliche daran ist, wir erinnern uns ja an den Anfang der Geschichte, dass er so viele Ballons zusammen gemacht hat und dann plötzlich weggeflogen ist. So, hier kann er aber ohne Hilfe, ich wiederhole, ohne Hilfe kann er die Ballons an einer Stelle halten und loslassen. Warum hat der Dummkopf denn nicht ganz am Anfang die Ballons einfach wieder losgelassen, wenn er es denn kann? Mhm. Denn Alice steht da nur rum und macht nichts und wartet, bis er jetzt mal die Ballons loslässt. Das kann doch nicht wahr sein. Das hat über 8 Levels nicht geschafft, hat einmal die scheiß Ballons loszulassen. Das war ja auch gar nicht seine Absicht. Er wollte ja diesen Ballonregenbogen fabrizieren. Der hat ja schon ein Ziel gehabt, ja? Irgendwo. Ja, aber er wollte ja nicht wegfliegen. In dem Sinne. Gut, da habe ich schon keine Antwort drauf. Tut mir leid. Ja, es ist schwer nachzuvollziehen. Ja. Er wollte ja in dem Sinne nicht aber erzähl mal weiter. Der erlebt ja noch ein kleines Wunder. Da geht's ja noch weiter. Ja. Da kommt ja dann nochmal ein Kolibri oder eine Biene mit Ballon auf die beiden zugeflogen. Und zerschießt. Ja, also jetzt kommt wirklich dann, wer es hier bis jetzt noch gehört, okay, und jetzt wäre der Spoiler eigentlich eher notwendig, denn dann kommt tatsächlich noch Kolibri und schmeißt den Bruder tatsächlich ins Wasser, ne? Also, Tja. Ja. Also ich glaube, da hat er seine Lektion wohl gelernt. Also, der Kleine. Ja. Ja. Also das ist dann, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht, was ich von diesem Ende halten soll. Also, es ist so, ja. Und tja, ist das jetzt kein wirkliches Happy End, aber was macht die Alice draus? Die holt ihn da wahrscheinlich irgendwie raus. Und dann geht die Story doch noch gut aus, ja. Ja, wir werden es nie erfahren. Spannend, spannend. Nee. Wie schätzt du denn die Musik ein, Frampi, im ganzen Spiel? Ja, irgendwann finde ich, da wird es so eintönig. Ja. Ja, es gibt zwar verschiedene Tracks. Ja, aber irgendwie irgendwann findet man die Musik nicht mehr gut. Also ab Level 5 wiederholen sie sich ja auch. Und also ich muss sagen, Level 1 schon so eine kleine Ohrwurmgefahr. Also man ertappt sich da schon, dass man da irgendwie auch versucht, so ein bisschen mitzupfeifen oder mitzusummen. Also ich habe mich da zumindest ertappt. Ja. Sehr schönes Musikstück eigentlich. Ja. Teil 2 muss man sich auch vorstellen, kleines Mädchen allein im dunklen Wald. Ja, da passt sich die Musik natürlich perfekt an. Das ist unheimlich, dunkel, drückend. Ja. Richtig gruselig fand ich es im Wal selbst. Ja, das erinnert mich ja total an Super Mario Land 2. Ja. Und bei den Endbossen ist, glaube ich, auch nochmal so eine ein Musikwechsel, oder? Meine ich das? Ja, genau. Da hat man nochmal so ein bisschen düster. Ja. So ein bisschen bedrückendere Musik. Aber an sich ist es halt eher die Musik stört nicht. Ne? Man kann sagen, die Musik stört nicht. Ab und zu ist sie sogar überm Durchschnitt. Und ansonsten ist das okay. Ja. Man kann sie anlassen. Sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Es gibt Gameboy-Spiele, da kann man sie ausmachen. Und bei dem kann man, glaube ich, sagen, man kann sie anlassen. Das ist schon ganz okay. Ja, grafisch, wie gesagt, finde ich eigentlich sehr gut. Sehr gehobenes Mittelmaß. Je nachdem, worauf man steht, ist teilweise auch sehr gut. Also die Endbosse, die sind, finde ich, sehr gut. Da kann man nichts sagen. Hintergründe könnten mal ab und zu abwechslungsreicher sein. Dafür sind aber die Gegner in den Levels sehr abwechslungsreich. Ne? Wie wir ja schon gesagt haben, so viele Tiere, so viele verschiedene Bosse, da kann zum Beispiel gleich Probotector nicht mithalten. Da laufen also die ganze Zeit die gleichen rum. Ne? Oder fast zumindest. Ne? Also das ist schon nicht verkehrt. Ja, vielleicht sagen wir noch was zu zum Team, was das Spiel erstellt hat. Da hätten wir, wie vorhin schon erzählt, zum einen den Composer Hirokazu Tanaka, den man eben auch von Super Mario Land und diversen anderen Nintendo-Spielen der ersten Stunde kennt, oder Game Boy-Spielen kennt. Produzent war Gunpei Yokoi tatsächlich. Und vielleicht erzählen wir dann noch, vorhin hatten wir gesagt, in den Levels kommt ab und zu mal Zeppeline vor, wo Fight draufsteht. Vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was zum Ursprung des Spiels. Also das ist ja hier im Grunde ein Nachfolger zu Balloon Fight, was damals auf, ich glaube, zuerst als Arcade-Spiel rauskam und dann auf dem NES. Ne? Und möchte da kurz einer was zu sagen vielleicht? Zu Balloon Fight? Oder soll's ich übernehmen? Soll ich mal? Okay. wie gesagt, Balloon Fight ist von der Spielmechanik ähnlich. Allerdings ist es so gewesen, dass man bei Balloon Fight eine starre Stage hatte und man immer versuchen musste, 5 oder je nachdem, wie viele Gegner pro Level da waren, einfach versuchen musste, die Ballons der Gegner zu zerplatzen, und sobald man alle Gegner ja im Grunde von ihren Luftballons getrennt hat, hat man eine Stage geschafft. Also da war das Spielprinzip noch ein bisschen rudimentärer, ne? Da war halt nichts mit Scrolling und so weiter. Zumindest nicht in dem normalen Modus. Und ja, warum wir da eigentlich so ein bisschen von erzählen wollen, ist auch, dass der kürzlich verstorbene Präsident von Nintendo, Satoru Iwata, der war tatsächlich bei Balloon Fight als Programmierer dabei. Und das ist doch hier, ja, vielleicht ganz nett zu erwähnen, und vielleicht auch eine Schweigeminute machen wir ja auch mal, und hören uns gleich wieder. Das war nochmal zum Gedenken an Satoru Iwata. Und um nochmal zu Balloon Fight kurz was zu sagen. Also es gab tatsächlich dann auch noch den Balloon Trip auch als Single-Modus, wo man eben auch versuchen musste, sich im Highscore weiter nach oben zu kämpfen. Also das war dann im Grunde ähnlich wie Balloon Kid, nur natürlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen, nenne ich es mal. Also das war jetzt noch nicht so ausgeprägt wie dann bei Balloon Kid. Was spannend ist, um wieder zu Balloon Kid zurückzukehren, Balloon Kid selbst, wie wir ja schon gesagt haben, ist nicht in Japan erschienen, sondern nur in Nordamerika und Europa. Und später wurde es dann tatsächlich, nämlich 1992, also ein Jahr nach dem Europa-Release, kam es dann in veränderter Form dann doch nach Japan. Wisst ihr was darüber? Ja. Ihr beiden? Nee, ja? Also wisst ihr ich was jetzt nicht. Möchtest du dazu was sagen? Ja, ich sag mal, es wurde halt typisch japanisch gemacht. Weil die Japaner stehen ja so sehr auf Hello Kitty. Und da haben sie das auf Hello Kitty umgebaut. Mhm. Ich als Hello Kitty World veröffentlicht 1992, aber eben nicht als Balloon Kid. Und das Ganze fand auch nicht auf dem Game Boy statt, sondern auf dem Famicom. Und ja. Und was eben noch spannend ist, dass im Jahr 2000, also sehr, sehr viel später, gab es dann nochmal, ja, nennen wir es mal ein Remake von Balloon Kid in Japan, und zwar Balloon Fight GB. Und hier kam das aber tatsächlich nur exklusiv für den Game Boy Color raus und auch nur über den Nintendo Power Service. Das war eben eine Downloadstation, die in ja, in diversen, ich nenne es mal, kleinen Supermärkten, Drogerie, also die Kette heißt Lawson, stand. Und da konnte man eben hingehen und sich eine Nintendo Power Cartridge kaufen. Oder wenn man eine hatte, brachte man seine mit. Das war halt eine ja, ein Modul, wo man bis zu 7 Spiele drauf speichern konnte. Und dann ist man an den Automaten gegangen, hat gesagt, hier, ich will das Spiel runterladen, hat seine Gameboy-Cartridge genommen, also seine Nintendo Power-Cartridge, hat die reingesteckt und dann konnte man sich das Spiel auf seine Karte laden, hat dann noch an der Kasse sozusagen noch eine Anleitung gekriegt, meistens dann ein Faltblatt oder je nachdem, was es dann zu dem Spiel gab. Manchmal auch nichts, aber meistens hat man dann noch so ein Faltblatt gekriegt, wo eben noch eine Anleitung dabei war und dann konnte man eben gehen. Oder man konnte je nach Spiel, konnte man das Spiel auch auf einer Nintendo Power Cartridge schon kaufen, da war das dann vorinstalliert. Da gab es dann auch eine richtige Verpackung zu und konnte dann aber auf diese Cartridge dann auch noch andere Spiele laden. Oder man konnte auch halt Spiele wieder löschen, wenn man sagte, ich will das spielen, ich brauche das nicht mehr oder ich brauche jetzt Speicherplatz, um mir Neues zu holen, konnte man halt auch Spiele löschen von der Cartridge. Also man konnte jetzt nicht nur 7 Stück und dann war Feierabend, sondern man konnte auch sagen, okay, nee, ich will jetzt wieder, ich will jetzt ein anderes Spiel und meine Karte ist voll. Ja gut, dann lösche ich halt das eine Spiel. Und das konnte man eben mit Gameboy-Spielen machen. Da gab es diverse Veröffentlichungen über diesen Service von klassischen Gameboy-Spielen. Ich glaube, es gab nur 2 oder... Das werden wir in einer anderen Folge nochmal besprechen, wo wir dann diesen Power Service genau besprechen. Aber es gab nur sehr, sehr wenige exklusive Titel für diesen Service und Balloon Fight GB war eben einer davon, der dann exklusiv da rauskam. Und Super Nintendo Spiele konnte man mit der gleichen Technik dort runterladen von diesem Nintendo Power Service. Dieser Automat, man kann den online sehen, es gibt Bilder davon. Der sieht halt aus wie ein Super Nintendo. So ein bisschen, zumindest ein Teil davon. Das ist auf der Höhe der des Bauches. Ist, wenn man davor steht, ist halt so ein halber Super Nintendo und daneben noch ein Schacht für Gameboy-Module. Und dann ist es im Grunde wie so ein, man kann sich das nennen, wie so ein Ticketschalter. Also man konnte an diesem Automaten nicht nur Gameboy-Spiele, sondern auch Eintrittskarten bestellen oder eigentlich ja, total was auch immer. Ne? Also, ja. Also das ist gab's ja. Im Prinzip hier also, in Deutschland nur für den PC. Auch. Also Phobis hatte das damals. Daher kenne ich das. Da konntest du ja, eine Diskette stimmt. kaufen, konntest dann in den Automat gehen und dann aufs Raufladen. Ja, ja, genau. So kann man sich von dieser Nintendo Power Service, der wurde 2007 tatsächlich auch erst eingestellt. Gut, ist jetzt auch schon wieder 15, aber aber es ist tatsächlich bis 2007 konnte man da eben hingehen und sich was draufladen. Und das ist eben, ich finde das irgendwie eine tolle Vorstellung, wenn man da so, weiß ich nicht, es ist so 9 Uhr abends und man holt sich noch, weiß ich nicht, man muss noch eben 2 Sachen einkaufen oder so, geht da hin und denkt sich so, ach, ich hole mir mal ein neues Spiel, ne? Und geht dann aber an so einen Automaten und lädt sich das dann drauf und geht wieder nach Hause, ne? Mhm. Also das ist doch irgendwie cool, ne? Ich meine, klar ist es heute einfacher, wenn man jetzt hier über Virtual Console geht und da sich ein Spiel runterlädt, ist ja im Grunde dasselbe. Ne? Nur halt, da man noch eine physische Cartridge dafür hatte, hat das eben noch einen eigenen Charme. Ne? Also das hätte ich geil gefunden, wenn es das gegeben hätte. Und diese wiederbeschreibbaren Cartridges, die unterscheiden sich ja auch in einem bestimmten Merkmal von allen anderen. Ja? Die sind ja weiß, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ja, genau, die sind weiß. Ich glaube, es gibt nur 1-2 Spiele, die auch noch weiß waren. Ich glaube, es gibt ein Pokémon-Modul, was weiß ist. Ja, und Tamagotchi gibt es auch ein weißes. Tamagotchi, Entschuldigung, nicht Pokémon, Tamagotchi meine ich doch. Das habe ich nämlich. Genau, ich habe es, genau. Ja, ich auch, deswegen fiel es mir auch gerade, ich habe es gerade verwechselt. Nee, Tamagotchi-Modul ist auch weiß. Und, nee, aber das, genau. Und bei eBay kriegt man diese Power-Cartridges, teilweise mit Spielen drauf, teilweise ohne oder lose. Ist ganz nett zu haben. Also wie gesagt, die gibt es auch mit OVPs. Also da Muss man einfach gucken, was man da so haben will. Aber das besprechen wir nochmal gesondert, glaube ich, in dem Podcast. Das ist ganz interessant, was es da so ergab. Aber nur, dass man das auch nochmal weiß, wie gesagt, da gab es eben noch eine Art Remake auf dieser Download-Konsole dann in den Stores dort. Also das finde ich ganz spannend. Ja, so viel dazu zu dem Nintendo Power Service. Werden wir, wie gesagt, in einem späteren Podcast nochmal ausführlicher besprechen, was es da alles für Spiele und Möglichkeiten gab. Ja, um jetzt mal Balloon Kid langsam abzuschließen, es gab noch in der Gameboy-Kamera wurde noch ein bisschen Hintergrundmusik aus Balloon Kid verwendet. Das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Gameboy-Kamera ist ja sowieso ein Sammelsurium an Hintergrundmusik diverser Gameboy-Titel, aber oder auch Famicom-Titel, aber auch Balloon Kid ist hier tatsächlich dann vertreten gewesen. Das zum Abschluss von Balloon Kid. Ja, liebe Zuhörer, das war Teil 1 der 5. Folge des DMG 89 Talks. In wenigen Tagen erscheint dann Teil 2, dann mit Protector, unserem Gewinnspiel und vielen weiteren Sachen. Also hört bald wieder rein.